Peter Sloterdijk, Die Reue des Prometheus. Von der Gabe des Feuers zur globalen Brandstiftung. Gesprochen von Axel Vostri. Eine Produktion der CC Live Hörbuchmanufaktur. Bruno Latour in Memoriam. Von allen Verbrechern ist der Brandstifter der scheinheiligste. Gaston Bachelard, Psychoanalyse des Feuers, 1938. Stoffwechsel mit der Natur. In einem denkwürdigen Passus seines Hauptwerkes, Das Kapital von 1867, hat Karl Marx die menschliche Arbeit als einen Prozess zwischen dem Menschen und der Natur definiert. Einen Prozess, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff anzueignen. Aus einigem historischem Abstand scheint es berechtigt, diese Aussagen wie die Präambel zu einer generalisierten, für die Gegenwart mehr denn je relevanten energetischen Anthropologie zu lesen. Auch wenn die Grundausdrücke Naturkräfte und Naturstoff noch sehr vom grobmaterialistischen Zeitgeist des 19. Jahrhunderts affiziert erscheinen. Wesentlich und zukunftweisend ist besonders der halbmetaphorische Ausdruck Stoffwechsel, mit dem von biologischen zu kulturellen Phänomenen eine Brücke geschlagen wird. Insofern der Stoffwechsel in Form von Arbeit, das heißt von menschlichem rationalem Kraftaufwand geschieht, verlässt er die Sphäre naturhafter Automatismen, wie sie bei der Photosynthese oder der Verdauung von Kohlenstoffen und Proteinen bestimmend sind. Er wird zu einem konstitutiven Moment dessen, was man zu Recht als Kultur bezeichnet, das heißt als einen Inbegriff des in Wiederholungen basierten, wissend pflegenden menschlichen Verhaltens. Was Marx an dieser Stelle nicht eigens betont, ist die Tatsache, dass die Begegnung von Kraft und Stoff nicht nur durch die Aktivierung von Armen und Beinen, Köpfen und Händen in Gang gesetzt wird. Zu diesen in der Leiblichkeit angelegten Naturmächten tritt schon in prähistorischer Zeit ein außerleibliches Agens hinzu, ohne welches der sogenannte Stoffwechsel mit der Natur, wie bei den anderen Tieren, auf einer vegetativen bzw. chemisch-mikrobischen Ebene fixiert geblieben wäre. Das außerleibliche Agens ist das Feuer, der älteste Komplize von Homo sapiens bei seinem Ausbruch aus dem Zirkel bloßer Naturbedingungen. Es war zugleich eine der frühesten Größen, die von Menschen als Manifestationen des transzendenten Prinzips Kraft und Macht aufgefasst werden konnten, eine anfängliche Gottesmetapher neben Wind, Blitz und Sonne. Erst durch dessen Einschließung in den Kreis menschlicher Handhabungen wurde die Assimilation der Naturstoffe an die menschlichen Bedürfnisse im engeren Sinn möglich. Während das Rohe schon in frühen Gesellschaften für naturhaft Gebliebenes stand, wurde das Gegarte zum Inbegriff des Assimilierten, des durch feurige Naturkraft in menschlichen Gebrauch verwandelten, wie Claude Lévi-Strauss in einer seiner mythologischen Studien gezeigt hat. Aus dieser Perspektive ist die Aussage berechtigt, die wesentliche Technik neben der Herstellung primitiver Jagd- und Kampfwaffen aus Stein sei seit je Pyrotechnik gewesen. Da die marxische Tonart bei Fragen dieser Art noch immer nahe liegt, wäre diese Aussage durch den Satz zu ergänzen, dass alle Geschichte der bisherigen Menschheit die Geschichte von Applikationen des Feuers bedeutet. Es war der junge Marx, der in seiner Dissertation notierte, Prometheus in seiner Eigenschaft als Überbringer des Feuers vom Sonnenwagen am Himmel zu den Menschen, Prometheus sei der vornehmste Heilige und Märtyrer im philosophischen Kalender. Die assimilatorische Macht des Feuers manifestiert sich anfangs in bevorzugter Weise bei der Manipulation von Nahrungsmitteln. Sie macht die Jagdbeute human genießbar. Ohne die Alchemie der Hitze gelingt die Verwandlung von rohem Korn in Brot nicht. Das gehandhabte Feuer bildet das erste X in der Formel Muskelkraft plus X, die den Stoffwechsel des Menschen mit der Natur durch Arbeit beschreibt. Es bildet die Differenzenergie, die ursprünglich einen Unterschied macht, den von roh und gar. Überdies scheidet das Feuer das Metall vom Erzklumpen. Es gibt dem Schmiedehammer Gelegenheit, heiße Eisen zu scharfen Klingen zu formen. Die Ausdrücke Kraft und Stoff weisen zurück auf die frühen griechischen Abstraktionsbegriffe Dynamis und Hyle. Noch bei Homer hatte Hyle unmissverständlich Dinge wie Holz, Gehölz, Wald bezeichnet, indes bei Aristoteles aus dem alten Holz der Stoff schlechthin geworden war, die Materie, das Woraus aller Dinge, das allgemeine Gegenüber der Form, Morphe Eidos. Bedenkenswert bleibt, dass der Materiebegriff der klassischen Physik und Metaphysik zumindest etymologisch eine ferne Erinnerung an das erste Brennbare bewahrt. Das metabolische Regime, das die ältesten menschlichen Kulturen prägt, bleibt bis auf Weiteres für viele Jahrtausende durch Kleinräumigkeit und relative Geringfügigkeit der Massenumsätze bestimmt. Noch sind die feuermachenden Jäger, Fischer, Krieger und Sammlerinnen fast überall zu schwach, um die Reproduktionskraft ihrer Beutetiere und die Wachstumszyklen ihrer vegetativen Umwelten zu zerstören. Vielmehr entwickelt sich schon früh eine Art von Gefühl für die Reziprozität des Verhältnisses von Mensch und Natur. Es manifestiert sich in dem protoreligiösen Impuls, regenerative Dienste zu leisten und Opfer oder Gegengaben an eine Mitwelt aus Geistern, Ahnen und numinosen Mächten darzubringen. Andererseits sehen es Paläontologen seit einigen Jahren als erwiesen an, dass die vor ca. 50.000 Jahren in Australien einwandernden Stämme, heute Aborigines genannt es waren, die durch ihre Jagden das Aussterben der dortigen Großtierwelt verursachten. Es wäre unangemessen, den Vorfahren des heutigen Menschen summarisch so etwas wie ein Bewusstsein von ökosystemischen Beziehungen oder einen Sinn für Ressourcenschonung zu unterstellen. Knochenfunde am Fuß des Felsens von Solutré, nahe der burgundischen Stadt Mâcon, sprechen dafür, dass steinzeitliche Jäger dort über Jahrtausende Wildpferde den Berg hinaufgetrieben haben, bis diese an der Klippe vor Panik in die Tiefe sprangen. Dort wurden die Tiere, falls sie nicht auf der Stelle tot waren, von den Jagdgefährten erschlagen und ausgeweidet. Eine Fleischausbeute für viele Tage war gesichert. Ein Gütesiegel für die Beachtung von Tierwohlkriterien konnte noch nicht vergeben werden. Der Felsen aus versteinerten Pferdeknochen am Fuß der Klippe zeugt für ein ganzes Weltalter einer archaischen Verschwendungswirtschaft. Die lässt sich den geläufigen Mythen über die paläolithische Einheit von Mensch und Natur in keiner Weise einfügen. Wo explizit schonende Regelungen auftreten, wie in den Waldpflegegesetzen des alten China oder in der Wasserschutzverordnung der von Kaiser Friedrich II. Erlassenen Konstitutionen von Melfi aus dem Jahr 1231, hat man es schon mit ersten Regungen einer hochkulturellen, ökologischen Intelligenz zu tun. Sklavenarbeit und Arbeit überhaupt. Die lange Nacht der Prähistorie ging in das Zwielicht der geschichtlichen Zeit über, als die Jäger und Sammler archaischer Welten zu der folgenschweren Entdeckung gelangten, die Jagd auf tierische Beute lasse sich zur Jagd auf menschliche Beute ausweiten. Deren Folge ist die Etablierung der Sklaverei, einer Institution, die über lange Zeiten parallel mit der Haltung der Nutztiere bestand. Auch der Umgang mit Tieren wurde in jener Dämmerungszeit von der Jagd mit Tötungsabsicht auf Hegung mit Nutzungsabsicht umgestellt, mit Folgen, die in historischer Zeit nie wieder vergehen sollten. Nun kann die primäre Stoffwechselformel Muskelkraft plus X präzisiert werden. In allem, was folgt, ist zwischen eigener, herrischer und fremder, sklavischer, nutztierischer Muskelkraft zu differenzieren. Dies ergibt den zweiten Unterschied, der außerhalb des Symbolischen einen Unterschied macht. Neben dem pyrotechnischen Plus kommt in den frühen viehzüchterischen und in den ersten sklavenhaltenden Gesellschaften ein prägnantes Meer an lenkbaren Muskelkräften ins Spiel. Diese lassen sich für alle möglichen Ausführungshandlungen vom Typus Arbeit einsetzen, vor allem in der Sphäre des beginnenden Ackerbaus und in Kontexten palastwirtschaftlicher Dienste, doch auch bei der Errichtung von Tempeln und fürstlichen Grabanlagen. Wo der Horizont der so verstandenen ursprünglichen fremdmuskulären Arbeit wächst, erfährt der Energiehaushalt der Gesellschaften, besser der frühen Staatskonstrukte, eine explosive Erweiterung. Durch sie treten die anfänglichen Hochkulturen als Überbauungen von massenhafter sklavischer Anstrengung ins Dasein. Dabei konnte der trügerische Schein aufkommen, die allgemeine Arbeit als summierte Leistung der muskulären Aufwendungen einer Population begriffen, rücke in der Energiebilanz der despotischen Staaten an die erste Stelle, indes die Beiträge aus der Sphäre der Brennstoffe nachrangig würden. Tatsächlich setzt sich die Summe der muskulären Verausgabungen in einem frühen staatlichen oder agroimperialen System primär aus sklavischen Leistungen zusammen. Sei es, dass diese durch den von Platon sogenannten zur Bewirkung des Nützlichen und Notwendigen bestimmten dritten Stand erbracht werden, in dem auch die Handwerker Banausoi, Demurgoi enthalten sind, sei es, dass sie von unterworfenen Barbaren geleistet werden, die dem Philosophen ihrer Barbarei, das heißt ihrer Vernunftlosigkeit wegen, von Natur aus Kataphysin als zum Sklave sein geeignet gelten. Die aristotelische Definition des Sklaven als eines belebten Werkzeugs, in diesem Rahmen aufgefasst, erwies sich jedoch von Anfang an als unzureichend. Es kam ja weniger auf die mechanischen Werkzeugqualitäten des Sklaven an, als auf seine Beschaffenheit als anthropomorphe Muskelgruppe, somit auf seine Verwendbarkeit als erste Kraftmaschine. Die Geschichte der mechanischen Kraftanlagen, in denen ein Kraftsystem mit einem Ausführungssystem gekoppelt ist, beginnt nicht mit den zahlreichen Wassermühlen des Mittelalters und den Windmühlen, die vom 16. Jahrhundert an die Landschaften der nordeuropäischen Länder belebten. Allein Holland soll mehr als 10.000 solcher Mühlen besessen haben, das Deutsche Reich gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahezu 20.000. Auch nicht mit den Dampfmaschinen, die von der Mitte des 19. Jahrhunderts an die älteren Energiesysteme überflügelten, sondern Jahrtausende früher mit dem Einsatz von humanoiden Biomaschinen als muskelbewegten und befehlssensiblen Erzeugern von gewünschten Effekten. In juristischer Hinsicht besteht das Merkmal des sklavischen Status in der Abwesenheit des Vermögens freier Selbstverfügung. Der Sklave, die Sklavin, sind auch nach antiker Auffassung menschenförmige Geschöpfe. Sie gelten jedoch ihren Besitzern als Automaten, bei denen gewissermaßen die Ich-Taste deaktiviert ist. Daher mangelt es ihnen an der Fähigkeit, sich selbst zu besitzen und sich selbst zu beherrschen. Sie scheinen von Natur aus auf Lenkung durch andere programmiert zu sein, sei es im Rahmen staatlicher Verwendungen, sei es im Kontext des zivilen Haushalts, in welchem die Sklaven den Herren unmittelbar zuhanden sind. Dem Codex Justinianus von 529 zufolge ist einem Sklaven, der seinem Herrn entläuft, der Tatbestand des Selbstdiebstahls, Furtum sui, vorzuwerfen. Ein paradoxes Verbrechen, bei dem ein und dieselbe rechtsunfähige Nichtperson den Dieb und das Diebesgut bildet. Zu gültigem Selbstbesitz konnten Sklaven auf legale Weise allein durch den Rechtsakt der Freilassung, Emancipatio, gelangen, wörtlich durch die Aus-der-Hand-Gebung von Seiten des vormaligen Herrn. Eine Massenflucht von Sklaven ließe sich eventuell durch einen Akt nachträglicher Legalisierung in Zustände relativer Freiheit überführen, sei es durch eine allgemeine Verleihung des Bürgerrechts, in Analogie zum Edikt von Caracalla von 212, sei es durch eine religiöse Nachahmung der zivilen Emanzipation. Hierbei würde der Sklave sich von seinem irdischen Herrn lösen, um sich Christus als neuem Herrn anzugeloben. In Luthers Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen von 1520 kulminiert das christliche Paradoxon, in dem die Lossagung von aller äußeren Herrschaft mit der freiwilligen Knechtschaft unter dem Liebesdienst verbunden wird, indessen die Gehorsamsschuld gegenüber der weltlichen Obrigkeit von Luther durch das latent blasphemische Argument, auch diese sei von Gott, erschlichen wird. In diesem Zusammenhang ist die Selbstbezeichnung des Paulus als Sklave Christi programmatisch folgenreich. Sie enthält in Nuze die Begründung einer Assoziation aus Dienern im Haus einer jenseitigen Autorität, weswegen der westliche Mensch als Christ immer schon als Diener zweier Herren auf der Bühne steht. Für das gesamte Weltalter der sklavenhaltenden Gesellschaften macht sich eine neue Stoffwechselformel geltend: Befehlsgewalt plus Biomaschinenpark plus pyrotechnisches X. Die massive Sichtbarkeit der arbeitenden Sklavenheere verdeckte seit je die Tatsache, dass auch auf dem Höhepunkt der muskelenergetischen Kraftentfaltung die pyrotechnischen Helfer der Kulturen ein mindestens gleichwertiges Plus in die metabolischen Regime reifender Hochkulturen einbrachten. Sie leisteten dies in Gestalt der zahllosen Feuerstellen, die in Kaminen, Küchenherden, Backstuben, Schmieden, metallurgischen Manufakturen, keramischen Brennöfen und Bädern für die erwünschten Wirkungen sorgten. In besonderer Weise gilt das für die bronzezeitlichen Zivilisationen, als das Schmelzen von Zinn und Kupfer zu einem waffentauglichen Amalgam bereits einen nicht unbeträchtlichen Aufwand an Brennstoffen nötig machte. Aristoteles hatte freilich schon das Holz als Materie ohne Eigenschaften zum Schweigen gebracht und vor der Erfindung der deutschen Forstwissenschaft im frühen 19. Jahrhundert besaß der Wald keine Lobby. Das försterliche Grundwort Nachhaltigkeit, 1713 von Hans Karl von Karlowitz in dem Buch Silvicultura Economica geprägt, ist erst seit wenigen Jahren in aller Munde, begleitet von seinem englischen Double Sustainability. Mit ihm wird von den Angehörigen fossilenergetisch basierter Gesellschaften dem alten Forstwissen billiger Lippendienst geleistet, indessen man seine wirkliche Bedeutung weiterhin auf breitester Front ignoriert, dass aus Beständen nur entnommen werden darf, wofür gemäß dem Prinzip der stetigen Erneuerung adäquater Ersatz, försterlich gesprochen, Nachwuchs geleistet wird. Mit der Erhebung von befehlenden Menschen über Sklaven, Diener und Gehorsamspflichtige entwickelt sich in den imperialen Sprachen die Anredefunktion formal und pragmatisch zum Imperativ. Die Fähigkeit, Befehlssätze sinnvoll und wirksam zu gebrauchen, charakterisiert die Klasse der Herren. Den Sklaven wird der Habitus anerzogen, Befehlen mit Gehorsam zu entsprechen, besser, ihnen in der Disposition der gehorsamen Verfügbarkeit zuvorzukommen. Daher der lateinische Gruß Ego sum servus tuus, aus dem im Süddeutschen Servus wurde, im Italienischen Io sono il schiavo tuo, sprich Ciao, indessen beide Wendungen heute nur noch beim Austausch von Höflichkeiten zwischen Gleichberechtigten vorkommen. Aristoteles insistierte in seinen politischen Schriften mit einigem Pathos darauf, dass es kein Gemeinwesen, keine humane Zusammenordnung ohne das Gespann von Herrschen und Beherrschtwerden, Archein und Archestei, geben könne. Das Herrschende müsse naturgemäß das zur Besinnung Dianoia fähige sein, das Gehorchende fällt der an Besinnung armen Seite zu. Zu Sklaven werden vollends freilich nur die, deren Dasein ganz auf das Körperliche, Soma, begrenzt bleibe. In der Regel bedeutet Gehorsam die Bereitschaft zur Unterwerfung unter muskuläre Anstrengungsprogramme. Von diesen sind die nicht selten sklavischen Tätigkeiten der Holzfäller, der Köhler, der Heizer und der Schmiede am deutlichsten auf der Grenze zwischen der muskulären und der pyrotechnischen Ökonomie platziert. Vom Beginn des Kohlezeitalters im 18. Jahrhundert an geht die intermediäre Position auf die Arbeiter im Kohlebergbau über. Sie bilden zusammen mit den Schriftsetzern und den Arbeitern an den Hochöfen der Eisen- und Stahlindustrie die Elite des klassischen heroischen Proletariats. der sklavischen Ökonomie und ihren herrischen Überbauungen bleiben relativ enge Grenzen durch die Tatsache gesetzt, dass man jeden Baum nur einmal verbrennen kann. Indes die Ernten auf den Feldern immerhin durch die mehr oder weniger verlässliche Wachstumskraft der Böden jahresrhythmisch anfallen. Bis zum Nachwachsen des Baumes vergehen viele Jahre. Die Langsamkeit der Holzproduktion dämpft den Übermut der Herren, und die relative Kargheit der Überschüsse aus der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Bestellung der Böden bewirkt das Übrige. Auch lässt die Langsamkeit des besteuerbaren Handels mit Waren aus nahen und fernen Umkreisen dem fürstlichen Fiskus keine größeren Spielräume. Das noch ungebrochene Gesetz der Knappheiten erinnert auch die Tyrannen daran, dass es nur im Ruin enden kann, wenn sie ihrer Lust, Unmögliches zu befehlen, nachgeben. Der Mythos der Freiheit und die pyrotechnische Zivilisation. Es gehört zu den bevorzugten Mythen der Moderne, sich ihre eigene Geschichte als einen fortschreitenden Befreiungsprozess zu erzählen. Während Rousseau seinen Traktat vom Gesellschaftsvertrag von 1762 mit dem Diktum eröffnet, der Mensch ist frei geboren und liegt doch überall in Ketten, L'homme est né libre et partout il est dans les fers, nehmen die geschichtlichen Dinge in Europa einen Verlauf, als sollte ein nirgendwo explizit niedergeschriebener Satz mit entgegengesetzter Tendenz wahrgemacht werden. Allenthalben liegt der Mensch in Ketten, und es erwachen doch überall Kräfte, um in ihm die Überzeugung zu wecken, er sei frei geboren. Der Satz macht sich geltend, sobald in den sich modernisierenden Zivilisationen Vorahnungen aufkommen, wonach der Mensch nicht für alle Zeit ein ohnmächtiger Untertan der Knappheit bleiben müsse. Anfangs jedoch verschärfen sich angesichts erneuerter Freiheitschancen die Erfahrungen des Mangels. Tatsächlich, sobald man der Realgeschichte der sogenannten Freiheit nachforscht, tritt in der beginnenden Neuzeit zunächst deren dunkle Seite hervor. Wenn auch im europäischen Westen, den man retrospektiv und zumeist mit falsch konservativer Betonung das christliche Abendland nannte, die Verhältnisse förmlicher Sklaverei spätrömischen Stils sich auflösten und in diverse Formen grundherrschaftlicher Zugehörigkeiten übergingen, ob diese nun als Leibeigenschaft, le servage, the serfdom bestimmt waren oder nicht, blieben doch die ökonomischen Zustände der meisten im Allgemeinen weiterhin so prekär, dass zahllose Einzelne ihrer scheinbar freien Lage nicht froh werden konnten. Dies galt insbesondere dann, wenn sie zu den Unglücklichen gehörten, die durch die Einfriedung vormals gemeinschaftlich genutzter Flächen von Weiden und Wäldern aus ihren herkömmlichen ländlichen Lebenszusammenhängen entwurzelt wurden. Nach dem Aufkommen der Städte im Mittelalter, der Manufakturen in der frühen Neuzeit und des Fabrikwesens im 18. Jahrhundert befanden sich zahllose männliche Erwachsene in einer Position, die in der marxistischen Historie als die des freien Arbeiters beschrieben wurde. Arbeiter dieses Typs waren de facto keinem Herrn in direkter Dienstbarkeit unterstellt. Sie konnten aber ihren wenig glückbringenden Besitz an sich selbst nur auf zwei verschiedene Weisen geltend machen. Entweder man sozialisierte sich als Vagabund, Bettler, Parasit, Almosensucher, Taschendieb und dergleichen in einem halb oder gänzlich kriminellen Milieu, das ein mühsames Auskommen an der Elendsgrenze versprach. Einige dieser Varianten des freien Lebens sind unter dem Namen Lumpenproletariat in die sozialgeschichtlichen Annalen eingegangen. Sie haben in François Villon, er lebte von 1431 bis 63, ihren Dichter gefunden, den Herold frühmoderner Galgenvogelpoesie. Im anderen Fall verkaufte man sich bzw. die einem selbst gehörende Arbeitskraft, das heißt überwiegend die eigene muskulär-mechanische Leistungsfähigkeit, zusammen mit einem praktisch erworbenen Savoir-faire an einen Patron, einen Industriellen, einen Arbeitgeber oder Kapitalisten, um durch den Lohn für geleistete Arbeit zu verdienen, was man cum grano salis einen Lebensunterhalt nennen durfte. Der Name Proletariat deutet auf den Umstand, dass Arbeiter in solcher Stellung kaum je imstande waren, privates Eigentum zu erwerben. Ja, dass sie bloß eigene Nachkommen, Proles, in die Welt setzen konnten, indes die Löhne in der Regel gerade für die schlichte Erhaltung des Lebens der Arbeiter und der ihren ausreichten. Proletarierfrauen verharrten zumeist in halbsklavischer Abhängigkeit von ihren lohnabhängigen Männern. Diese von dominierender Agrikultur, vielfältigem Handwerk und marginalem Manufakturwesen geprägten Zustände hätten sich vermutlich auf alle Zeit kaum verändert, wäre der Gang der Geschichte nicht durch einen neuen Faktor, einen Gamechanger von explosiver Wirksamkeit, unterbrochen worden. Mit den innovativen Verbrennungsmaschinen, die die sogenannte Dampfkraft in kinetische Energie umsetzten, öffnete sich vom späteren 17. Jahrhundert an, dann vollends im späten 18. ein neuer Horizont. Ein radikal verändertes metabolisches Regime warf seinen Schatten voraus. Mit einem Mal schien es nicht mehr wahr zu sein, dass man einen Baum nur einmal fällen und seine Scheite nur einmal verbrennen konnte. Aus der Tiefe der Erde schienen unzählige Bäume an die Oberfläche zu steigen, die man immer wieder verbrennen durfte und die doch wie ins Grenzenlose nachwuchsen. In die Brennkammern der Maschinen, die die industrielle Revolution befeuerten, strömte in der Gestalt von Kohle ein Überschuss an Energien ein, die offenkundig dem Gesetz der langsamen Regeneration entzogen waren. Was von jetzt an verbrannt wird, ist nicht mehr bloß das in menschlicher Zeit gewachsene Holz der historischen Wälder, auch nicht mehr der Torf aus der jüngeren Erdgeschichte, der den Holländern des 17. Jahrhunderts zusammen mit der Windkraft an Land wie zur See zu ihrer Hochblüte verhalf, ebenso wenig wie die von Köhlern hergestellte Holzkohle, die seit längerem vor allem bei der Verhüttung von Eisen in den metallurgischen Manufakturen eine Rolle spielte. In Gestalt von Steinkohle und Koks, später auch und seit Beginn des 20. Jahrhunderts stark vermehrt, in der Erscheinungsform des Erdöls, gelangen metamorphe Hölzer und Relikte pflanzlichen Lebens in den Stoffwechsel des Menschen mit der Natur oder, um mit einem glücklichen Ausdruck des Pioniers der ökologischen Geschichtsschreibung Rolf-Peter Sieferle, er lebte von 1949 bis 2016, zu sprechen, der unterirdische Wald, so der Titel seines wichtigen Buches von 1982, der unterirdische Wald der vegetativen Erdgeschichte wird zum Objekt einer hybriden Forstwirtschaft, einer Forstwirtschaft, die ohne Pflanzungen und nachhaltige Waldpflege auskommt. Stattdessen setzt sie durchwegs auf mechanische Extraktionen und diverse Methoden der vertikalen Ausbeutung tiefliegender Vorkommen. Nun werden die versteinerten und verflüssigten Hyperurwälder ungeheurer Vergangenheiten in die historische Zeit zurückgebracht und im industriellen Hier und Jetzt durch unzählige maschinentreibende Feuer aktualisiert. Was wir für die modernen Zivilisationen halten, sind in Wirklichkeit Effekte von Waldbränden, die die heutigen in den Relikten des Erdaltertums entzünden. Die moderne Menschheit ist ein Kollektiv von Brandstiftern, die an die unterirdischen Wälder und Moore Feuer legen. Jetzt erst, mit der illusionsträchtigen Erfahrung einer virtuellen pyrotechnischen Unendlichkeit im Rücken, kann sich in der neuzeitlichen Naturwissenschaft ein allgemeiner Begriff von Energie oder Kraft ausbilden. Naturgemäß spielt für ihn die Anschauung des Zusammenhangs von Hitze, Ausdehnungsdruck und Bewegung eine wesentliche Rolle. Durch die Entdeckung der Bernsteinkraft alias Elektrizität vom 18. Jahrhundert an, durch Galvani, Volta, Dufay, Coulomb, Ohm, Ampère und so weiter, sowie des Elektromagnetismus im 19. Jahrhundert durch Oersted, Hertz, Maxwell und anderen, betreten zusätzliche Faktoren die Schaubühne der Wirkursachen. Heute fungieren sie als quasi neutrale Vermittler zwischen allen Typen von Kraft. Was bei den Griechen der Antike Energeia geheißen hatte, das Potenzial eines Lebewesens, die in ihm angelegte Aufgabe, das von innen her vorgesehene Werk, Ergon, nämlich die Entfaltung der Anlagen, es selbst zu werden, veräußerlicht sich zu einer Bewirkungskraft schlechthin, einem Quantum Energie als solcher. Die moderne Kraft braucht die Orientierung an einem lenkenden inneren Sinn nicht mehr. Statt Energeia genügt die pure Ergie, Ausführungskraft ohne Richtungsangabe. So wie der Marx'schen Diagnose zufolge erst aufgrund der modernen Modi des menschlichen Stoffwechsels mit der Natur im kapitalbewegten Fabriksystem die Abstraktion Arbeit als solche phänomenal hervortreten konnte, als Arbeit überhaupt, Arbeit sans phrase, so wird durch das metabolische Regime der Kohleära die Kraft überhaupt, die Kraft sans phrase, eben unter dem Namen Energie, als eines der Leitkonzepte modernen Verständnisses von Wirklichkeit freigesetzt. Sie fließt, die neuere Zivilisation als Ganze prägend, in Expressionismen, Intensivismen, Vitalismen und Dynamismen aller Couleur ein. Wo auch immer künftig von Steigerung, Vermehrung und Wachstum im nicht-agrarischen Sinn die Rede sein wird, spielt die sich omnipotent wähnende, traumfreundliche und zugleich grenzenfeindliche Energetik des neuen Regimes die tragende Rolle. Wirklich heißt demnach, was Kraft enthält. Verwirklichen kann sich, was Kraft in anderes überträgt. Kraft, die in Zeichen eingeht, erzeugt Ausdruck. Die Welt als solche erscheint als Großbaustelle wirkender Kräfte. Weil Arbeit als abstrakter Leistungsbegriff in Gestalt ihrer Besitzer sichtbar auftrat, wurde die Behauptung plausibel, es gebe eine Arbeiterklasse als empirisch fassbare soziale Größe. Diese als Proletariat zu bezeichnen, war eine riskante, vorübergehend suggestive Namenswahl. Riskant, weil mit undurchschauten biopolitischen Implikationen belastet. Deren Tendenz wird in den Thesen zum Bevölkerungsgesetz des Malthusianismus explizit gemacht. Demnach bergen Lohnerhöhungen und karitative Subventionen die Gefahr, die Fortpflanzungslust der Armen zu steigern. Einer nur geringfügig vermehrbaren Menge an Lebensmitteln stehe daher bald eine stark vermehrte Zahl an Essern gegenüber. Folglich, je mehr Soziales, desto mehr Unheil. Da Malthus Geburtenregelung durch Empfängnisverhütung aus religiösen Gründen ablehnte, musste er die Zügelung der Reproduktion in der proletarischen Familie von der mahnenden Stimme des Elends erwarten. Es gelte, die Zahl derer so gering wie möglich zu halten, für die beim Bankett des Lebens kein Gedeck aufgelegt worden sei. Der Ausdruck Proletariat erweist sich als widersinnig in den demografischen Situationen, in denen die Arbeiterklasse einer Nation nicht fähig ist, die Nachfrage nach Arbeit mit eigenen Nachkommen zu befriedigen. Da sich die Realabstraktion im ökonomischen System handgreiflich vollzieht, nimmt es nicht Wunder, wenn die Vielheit der Arbeitenden, realiter, tastbar und sichtbar, auf der gesellschaftlichen Bühne erschien. Dieser Vielheit, dem Proletariat alias Working Class, fehlte zu einer Existenz für sich, das heißt zu ihrer Selbstbehauptung als des Kollektivs der Träger von Arbeit überhaupt, nur noch das adäquate Klassenbewusstsein. Dies zu wecken, zu lenken und in einer nach der Staatsmacht greifenden Partei zu bündeln, wurde zur selbstgewählten Aufgabe mehrerer Generationen von Intellektuellen. Manche verstanden sich nach Lenins Vorbild als Berufsrevolutionäre. Die für sich, die zu einem befreienden Umsturz notwendigen und zureichenden Einsichten in die maßgeblichen sozialen Zusammenhänge reklamierten. Wo Arbeit zur Quelle aller Wertschöpfung erklärt wurde, ließen sich die Arbeiter zu Weltenschöpfern par excellence verklären. Der Marxismus wollte aus dem Proletariat geradezu eine prometheische Klasse machen. Vergessen wurde dabei in der Regel das wesentliche Merkmal des neuen kohlebasierten metabolischen Regimes, dass das Proletariat, aufgefasst als menschliche Verkörperung von Arbeit sans phrase, von Anfang an und fortwährend nur als Juniorpartner der maschinentreibenden pyrotechnischen Energien aus dem Altertum der Erde fungieren konnte. Zwar sind die Verse »Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will« aus Georg Herwegs Arbeiterlied von 1863 für die Ära des Industrieproletariats weitgehend gültig, doch der blockierenden Kraft des Arbeiterarms steht keine Kraft gegenüber, die Räder drehen zu machen. Diese kann nur aus den Brennkammern der Maschinen kommen. Als Disruptionsmacht erwies sich der Streik, zumal im Generalstreik, nicht selten als wirksam. Als kreative Größe blieb er unvermeidlich steril. Die wahre Arbeitskraft konnte als solche in Reinform zur Erscheinung gebracht werden, weil gleichzeitig die wahre Energie als solche in das System der Herstellung von güterherstellenden Maschinen eingeflossen war. Dass die Preise beider Waren miteinander korreliert waren, lag in der Natur ihres Zusammenhangs, der die menschliche Arbeitskraft und die Kraft aus Bränden aufeinander bezog. Die Außergewöhnlichkeit der wahre Energie in Form von Kohle wurde naturgemäß früh bemerkt. Die Kohle war anfangs als billigere alternative Energie in die britischen Haushalte und Manufakturen eingedrungen, nachdem sich der Energieträger Holz infolge des Booms im Schiffbau und aufgrund des raschen Wachstums der Stadt London nach 1600 verteuert hatte. Ein Jahrhundert später war die Kohle zum primären Agens einer unersättlich metallurgisch geprägten Industrie aufgestiegen, welcher England seine weltbeherrschende Stellung verdankte. Im Jahr 1865, 2 Jahre vor dem Erscheinen des ersten Bands von Das Kapital, wurde das neue energetische Regime durch den britischen Ökonomen William Stanley Jevons in seinem Buch »The Coal Question« auf den Begriff gebracht. Die Kohle beherrscht unsere Zeit, das Zeitalter der Kohle. In Wahrheit ist die Kohle kein Gut unter anderen. Sie überragt sie alle an Bedeutung. Sie ist die materielle Energie unseres Landes, das universelle Hilfsmittel, der Schlüsselfaktor für alles, was wir tun. Mit der Kohle wird fast alles möglich und leicht. Ohne sie würden wir in längst vergangene Zeiten der Armut und Mühsal zurückkehren. Jevons durfte noch wie selbstverständlich voraussetzen, dass die wahre Energie aus Steinkohle in der Allianz mit fortschreitender Maschinentechnik immer billiger sein werde als die wahre Arbeitskraft, weswegen der Stoffwechsel des Menschen mit der Natur sich unaufhörlich zur Maschinenseite hin verschieben werde. Ein Sachverhalt, den Marx als die wachsende organische Zusammensetzung des Kapitals beschrieb. Zugleich war dem Autor die Endlichkeit der Ressource Kohle bewusst, ja, er sah den notwendigen Abstieg Englands von seiner weltpolitischen Vorrangstellung voraus, der sich binnen eines Jahrhunderts vollziehen werde. Ähnlich wie Max Weber den Moment beschwor, in dem am Ende aller kapitalistischen Tage der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht sei. Von der Enormität des Energiezuflusses durch Kohle machte sich Jevons bereits um 1865 eine deutliche Vorstellung. Wollte man ihren Effekt mit Holz aus heutigem Wuchs erzeugen, müsste ein Wald von der Größe der 2,5-fachen Fläche des Vereinigten Königreichs gefällt und verbrannt werden. Eben darum jedoch, wegen der sich abzeichnenden Erschöpfung der Lagerstätten, könne der Moment nicht allzu fern sein, in welchem England seine Kultur des Überflusses nur noch um den Preis wachsender Abhängigkeit von teuren externen Lieferungen werde behaupten können. Durch ihren übergroßen Erfolg habe sich die Weltmacht in eine Falle manövriert, in der sie ihrem unvermeidlichen Abstieg entgegensah. Noch dachte fast niemand daran, dass aus den von den Briten entzündeten Großfeuern noch andere Effekte als die Erschöpfung der Ressourcen folgen würden, vor allem die Permanenz der überschüssigen CO2-Partikel in der Erdlufthülle, deren anfangs unmerkliche Akkumulation sich später zu einem eklatanten Phänomen namens Klimawandel verdichten musste. Dass anfangs als vernachlässigbare Größen aufgefasste Nebenwirkungen durch Skaleneffekte in den Rang von Hauptwirkungen aufsteigen können, dies verdeutlicht den Geltungsbereich des zivilisationsdynamischen Hauptsatzes, wonach im Weltprozess ständig mehr Effekte freigesetzt werden, als unter Formen überlieferungsfähiger Zivilisierung gebunden werden können. die explodierende Produktivität des kohlegetriebenen Industriesystems erwies sich nicht nur als das Resultat proletarischer Kraftaufwendungen unter der Regie von Kapitalen, sondern mehr noch als progressive Summierung der Effekte von pyrotechnischer Ingenieurskunst. Traten die kapitalistischen Unternehmer als Patrone für ihre Arbeiter auf den Plan, so brachten sich die Ingenieure als Arbeitsbeschaffer für Maschinen, sprich von Apparaten zur Überlistung der Natur ins Spiel. Der Überschuss an verrückten Erfindern und Projektemachern, der seit dem 16. Jahrhundert hervortritt, spricht für die Freisetzung einer Gruppe von Individuen, die außerhalb der Sphäre unmittelbarer Nützlichkeit schwebten, ohne von den traditionellen Privilegien des Adels und des Klerus zu profitieren. Der Name James Watt ist bis heute als ein Emblem für Ingenieurstätigkeit mit kulturrevolutionären Folgen in Erinnerung geblieben. Als Konstrukteure mechanischer Arbeitsapparate zeigten die technischen Erfinder den metallischen Leistungsträgern, was sie unter der Prämisse der leichten Verfügbarkeit von extern herangeführter Energie für eine Mitwelt von kaufkräftigen Bürgern zu leisten vermochten. Des Öfteren reparaturbedürftig, doch ohne die Ermüdbarkeit muskulärer Arbeit. Als die effizienten britischen Dampfmaschinen kurz vor 1800 aufs europäische Festland gelangten, zumeist noch unter Wahrung ihrer technischen Geheimnisse, wurden sie von den Zeitgenossen als Feuermaschinen bestaunt. Zum anderen, dass die Versuche marxistischer Theoretiker, die Beiträge der modernen Ingenieursintelligenz zu den Produktionsprozessen der Industriegesellschaft unter dem Titel »Geistige Arbeit« der proletarischen Sphäre anzugliedern, aus prinzipiellen Gründen zum Scheitern verurteilt waren. Die erfinderische Tätigkeit, wie die künstlerische, lässt sich ihrer Eigenart gemäß nicht in den Bereich der Arbeit überhaupt einschließen. Mit ihrem Betrieb trat eine neue Formel für den gesamten Stoffwechsel des Menschen mit der Natur in Kraft. Befehlsgewalt plus Arbeitskraft plus Kraftmaschinensystem plus fossile Energieträger plus Abfälle bzw. Emissionen. In der neuen Formel waren beispiellose Dynamiken der Naturmissachtung neu mit anzusetzen. Sowohl nach der Seite des extraktiven Gebrauchs von Rohstoffen wie nach jener der sorglosen Externalisierung der Nebenfolgen. Beim zweiten Glied der neuen Formel blieb zu berücksichtigen, dass sich unter dem Ausdruck Arbeitskraft über einen Zeitraum von mehr als 350 Jahren zwei verschiedene Größen manifestierten. Zum einen die der Arbeiterschaft im neuzeitlichen Sinn des Wortes, die den Lohnarbeitern, nicht zuletzt den höher qualifizierten Facharbeitern eigen war, zum anderen, als quasi neoantikes Phänomen, die Kraft der Plantagensklaven, die tatsächlich wie zur Zeit der ersten Staaten gejagt, gefangen, verschleppt, verkauft und zu mehr oder weniger schweren Arbeiten und Diensten gezwungen wurden. In Bezug auf sie gewinnt der Terminus »wahre Arbeitskraft« eine unerwartet zynische, buchstäbliche Bedeutung. Er wird unmittelbar gleichbedeutend mit »wahre Mensch«. Als moderner Sklave erweist sich der durch und durch instrumentalisierte Mensch als eine Erscheinungsform von Energie überhaupt. Ja, er wird zur in seinem modernen britischen und neuengländischen, auch belgischen und sonstigen kolonialistischen Gebrauch zu der relativ schwachen, ermüdbaren, nahrungsabhängigen, jedoch relativ hitzeresistenten, daher karibiktauglichen Kraftmaschine, sans phrase. Wenn die moderne Gesellschaftsform im Ganzen durch die befreienden Wirkungen schier unermesslicher pyrotechnischer Überschüsse ermöglicht wurde, hat obendrein die massenhafte Freisetzung forschender, erfinderischer und spielerischer Intelligenz eine zweite Kraftquelle von höchster zivilisatorischer Wirksamkeit erschlossen. Man könnte sie, mit etwas freier Metaphorik, die kühlen Feuer der Effizienz nennen. Sie gedieh vor allem in dem innovationsfreundlichen Klima der Republic of Letters, die seit dem 17. Jahrhundert Europas gelehrten Welt in einen stimulierenden Gesprächszusammenhang brachte. Mit dem Begriff Technologie beschreibt man rückblickend die Summe der Mechanismen, die im Sinne des griechischen Worts Mechanä, List, Finte, kluge Wendung, die Ausnutzung natürlicher Abläufe zugunsten der Erleichterung menschlicher Krafteinsätze ermöglichen. Nur mit halbem Recht durfte Proudhon behaupten, die Maschine ist das Symbol der menschlichen Freiheit. Sie war nicht ihr Symbol, sie war ihr Agens. Die kohlegenerierte Energie bildete das Agens des Agens, indes der Arbeiter zunehmend zur Begleitursache der allgemeinen Intelligenz- und energiegetriebenen Bereicherung wurde. Zur Definition der Moderne gehört folglich die Beobachtung, dass neben der massiven Gewinnung von Kraft überhaupt durch neue Feuerquellen die intelligente Manipulation kraftbewegter Körper eine zunehmend größere Rolle spielt. Was man gemeinhin die moderne Technik nennt, bezeichnet einen Inbegriff von Verfahren, die Naturstoffe zu neuen Effekten zu überlisten. Das Massive tritt mit dem Subtilen in Beziehungen, die sich durch den Ausdruck Arbeit nur noch approximativ beschreiben lassen. Ein Gutteil dieser Manipulationen fließt in die seit dem 13. Jahrhundert aufkommende, im 19. Jahrhundert industriell aufblühende Disziplin der Chemie ein, die sich mit den Umwandlungen von Stoffen durch die Berührung mit Reagenzien befasst. Dabei wird offenkundig, dass die Natur selbst ein Spielfeld unabsehbar vielfältiger mikroenergetischer Phänomene darstellt, die sich nicht leicht als Arbeit missverstehen lassen. Justus von Liebigs seit 1840 empfohlene Mineraldüngung, mit welcher das Zeitalter der Agrikulturchemie begann, machte deutlich, wie gezielte Eingriffe in den Pflanzenstoffwechsel auch die Landwirtschaft umzuwälzen imstande waren, mit dramatischen Folgen auf demografischer Ebene. Das Haber-Bosch-Verfahren zur Ammoniaksynthese in großtechnischem Stil, zwischen 1904 und 1908 entwickelt, lieferte einen weiteren Vorstoß bei der agrikulturellen Industrialisierung. Auch in der Sphäre der Mechanik wurden mit der beginnenden Neuzeit Gestalt- und Richtungsänderungen von Kräften zunehmend kunstvoll elaboriert. Wenn aber Girolamo Cardano erlebte von 1501 bis 1576 einen Getriebemechanismus erfindet, der die Bewegung einer rotierenden Stange mit beschleunigter oder verlangsamter Drehwirkung auf seitliche Räder überträgt, wird er dadurch ebenso wenig zu einem Agenten geistiger Arbeit, wie Roger Federer zum Angehörigen eines geistigen Proletariats wurde, als er mit ingeniösen Rückhandschlägen seine Gegner auf dem Turnierplatz vor kaum lösbare Aufgaben stellte. Mit dem Eintritt in die Industrieepoche wurde die kulturelle Erinnerung an Prometheus, den feuerbringenden Titanen der griechischen Mythologie, auf eine Weise reaktualisiert, die dem christlich kodierten Begriff Renaissance einen neuzeitlich veränderten Sinn verlieh. Nicht ohne Grund hat man die Moderne im Ganzen als eine Ära der Entgötterung charakterisieren können, geprägt von der Rückkehr der Titanen, will sagen der riesenhaften Kraftquanten von untergöttlicher Gewalt, die der griechischen Mythologie vertraut waren. Vom jungen Goethe bis zu Trotzki, über dessen zur Hälfte nietzscheanisch angeregtes Dilettieren in Sachen Eugenik man das Urteil bis auf Weiteres besser zurückhält, vom jungen Goethe bis zu Trotzki ist Prometheus immer wieder als Schutzherr menschlicher Selbsterschaffungspläne mit programmatischer Tendenz vergegenwärtigt worden. Im Mythos büßte der Titan seine menschenfreundliche Tat durch die von Zeus dem Götterherrn verfügte Anschmiedung an einen Felsen des Kaukasus, wo ihm ein Geier täglich zusätzliche Qualen zufügte. Der Titan sah jedoch den Tag seiner Befreiung voraus, wenn nämlich irgendwann die Herrschaft des Zeus zu Ende gehen würde. Aus modernerer Sicht ließe das Ende der Zeus-Ära sich mit dem Ausgang des Weltalters der Knappheiten in Verbindung bringen. Steigt der Titan Prometheus von seinem Kreuzigungsfelsen herab, muss er den veränderten Zustand der Welt mit höchster Verwunderung betrachten. Er findet eine Menschheit vor, die jener kaum noch gleicht, der er durch sein Feuergeschenk zu Hilfe kommen wollte. Die karge alte Erde ist inzwischen von zahllosen Feuern überzogen, die in Abermillionen Öfen brennen. Aus Kanonenrohren donnern seltsame, schädliche neue Feuer. Explosionen unbekanntester Art hallen in den Gebirgen wider. Um 1888 proklamiert ein noch wenig bekannter Philosoph: Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. Er erinnerte daran, dass neben dem Feuer erster Ordnung ein neues Feuer, das der Sprengstoffe, in die Welt gesetzt worden war. Mit ihm versetzte man die Berge nicht, man durchbohrte sie. Die Aussage »Ich bin Dynamit« bedeutete im Horizont des späten 19. Jahrhunderts den Helvetismus par excellence. Wer den Plan fasste, ein Bergmassiv wie den Gotthard zu untertunneln, eröffnete den Menschen des Nordens einen erleichterten Zugang zu mediterranen Sphären. Nietzsche, der intellektuelle Dynamitario, wies den Menschen der Zukunft den Weg in einen allgemeinen Süden. Dort sollte die Einheit von Entspannung und Steigerung zur nächsten Stufe des Menschseins möglich werden. Die Pyrotechnik assimilierte sich der Anthropotechnik. Brennen und Sprengen sollten einem Projekt erweiterten menschlichen Daseins zugutekommen. Es war der deutsch-österreichische Philosoph Günther Anders, er lebte von 1902 bis 1992, der den Vorschlag machte, zu erwägen, ob nicht für den alten Titanen Prometheus eine zweite Phase seiner Befindlichkeit nach der Überbringung des Feuers zu den Menschen begonnen habe. Prometheus muss mit einem Mal erkennen, dass er Grund hat, beschämt zu sein. Mit der fortgeschrittenen Moderne setzt ein, was Anders die Ära der prometheischen Scham nennt. Der philanthropische Titan hat das, was die Menschen aus dem Feuergeschenk machten, so nicht gewollt. Er hatte nicht vorhergesehen, dass aus dem Feuer, das er im hohlen Stängel eines Riesenfenchels vom Sonnenwagen zur Erde gebracht hatte, ein weltverzehrender Riesenbrand in einer Unzahl von Herden werden sollte. Kein Titan, kein olympischer Gott hätte ahnen können, dass es den Menschen bei ihrem Ausbruch aus der Hilfsbedürftigkeit gelingen würde, die Welt durch gehegte Waldbrände aus urgeschichtlichen Tiefen zu revolutionieren. Prometheus selbst, so stolz er sich dem gottväterlichen Diktat des Maßes einst widersetzte, konnte nicht wissen, obschon er der Vorauswissende hieß, bis wohin die pyromanischen und von diesen abhängig die metallurgischen und chemikalischen Entfesselungen des von ihm favorisierten Menschengeschlechts gehen würden. Günther Anders ist der Denker, der eines der kritischen Grundworte der späteren Moderne ausgesprochen hat. Prometheus schämt sich. Mit gutem Grund. Die Feuergabe hat sich als ein fatales Geschenk erwiesen, das selbstläufig sich ins Unabsehbare steigert. Der Geber kann sich nicht mehr verstanden fühlen. Im Gegenteil, er sieht sich bloßgestellt durch das, was die Empfänger aus seiner Gabe gemacht haben. Auch ein Titan muss lernen, dass Schenken gelernt sein will. Naives Geben mündet in Reue, sobald die Gabe sich unter der Hand des Empfängers ins Maßlose aufbläht. Die Undankbarkeit der Beschenkten macht sich als Weltmacht eigener Art geltend. Was als Mittel gegen Hilflosigkeit intendiert war, wächst sich zu einer Kraft des Üblen aus, die in keinem Verhältnis steht zu den anfänglichen Nachteilen, denen abzuhelfen war. Die pyrotechnisch ermächtigten Menschen werfen unendlich größere Mengen an Brennstoffen ins Feuer, als anfangs als hyletische Masse in Betracht kam. Über ihren gesammelten offenen Feuerstellen, ihren Motoren, ihren Hochöfen, ihren Bohrlöchern, ihren Kraftwerken, ihren Kaminen, ihren Schlachtfeldern, ihren brennenden Unfallstellen sammeln sich Rauchwolken, die alles andere als Gutes bedeuten. Die Wolken verdichten sich so sehr, dass sie den Bestand der Welt, wie Götter und Menschen sie bisher kannten, im Ganzen in Frage stellen. Moderne Welt, die Ausbeutungsverschiebung. Um den hier in vagen Umrissen beschriebenen Vorgang in seinen ersten theoretischen Reflexen zu vergegenwärtigen, liegt es nahe, zu den Schriften der Autoren zurückzukehren, die man infolge einer von der Marx'schen Schule geprägten Sprachregelung etwas herablassend die Frühsozialisten oder die utopischen Sozialisten nennt. Es war namentlich die Schule der Saint-Simonisten, Sie berief sich auf ihren Gründer Henri de Saint-Simon, er lebte von 1760 bis 1825. Es war namentlich die Schule der Saint-Simonisten, die für die soziale Ordnung der Zukunft eine Vorherrschaft der industriellen Klasse proklamiert hatte. Das Wort industriell sollte bei Saint-Simon den sachlich gegebenen kooperativen Zusammenhang der Fleißklassen in einem nationalen Verbund bezeichnen. Industria bedeutet im Lateinischen so viel wie Eifer, Anstrengung, Bemühung, Fleiß. Nach Saint-Simons Auffassung wären in der industriellen Klasse die Arbeiter im weiteren Sinn des Wortes, die Unternehmer, die Handeltreibenden, die Handwerker, die Erfinder und die Wissenschaftler, mithin die Werte- und Güterschaffenden in ihrer Gesamtheit dazu berufen, dem Wohlstand aller zuliebe gemeinsam und synergetisch am Strang des Fortschritts zu ziehen. Nicht zuletzt, um auch die noch sehr zahlreichen Armen von den neuen Reichtümern profitieren zu lassen. Saint-Simon machte aus dem religioiden Charakter seiner Ideen kein Geheimnis. Die sektenhafte Organisation seiner Anhänger legte den Religionsanspruch ihrer Verkündigung unverhohlen offen. Von diesem Amalgam aus früher Soziologie und Produktionskatechismus ließ sich wenig später Auguste Comte zu seiner Proklamation einer gottfreien Religion der Menschheit inspirieren. Den Industriellen stehen die Gruppen der Müßigen oder Parasitären gegenüber, die den Anspruch erheben, erhalten zu werden, ohne durch eigene Arbeit oder wertschöpfendes Tun die Mittel ihrer Subsistenz zu erwerben. Saint-Simon war im Fortgang seiner Untersuchungen von der Tatsache beeindruckt, dass in der französischen Gesellschaft seiner Zeit ein nennenswerter Teil ihrer Mitglieder von ca. 24 Millionen Köpfen über die quantitativ unbedeutenden Gruppen von Klerus und Adel hinaus, die zusammen kaum 350.000 Personen, sprich 1,5% der Bevölkerung ausmachten, aus nicht produktiven Teilnehmern bestand. Sie hießen bei ihm die Oisifs, die Unbeschäftigten, ja geradewegs die Müßigen. Aus der nicht begründungsbedürftigen Missbilligung des nicht fleißigen Lebens entsprang Saint-Simons Appell an die Kooperation der produktiven Elemente. Vom kleinsten Lohnarbeiter über alle Gewerbetreibenden und Wissenschaftler bis zum Goldstücke zählenden Schlotbaron. In seinen Augen bildeten sie das, was nun den Namen Industriegesellschaft zu tragen verdiente. In ihrem Zentrum sollte der Unternehmer-Ingenieur als ihr Genius, ihr Dirigent und Spiritus Rector hervorragen. Der Hinweis Saint-Simons auf die unproduktiven und vorgeblich unfleißigen verriet schon früh eine soziologische Tücke. Denn wenn es auch nahe lag, den Ausdruck oisif zunächst auf den ersten und den zweiten Stand des Ancien Regime zu beziehen, die beide in Saint-Simons Tagen ihre Rückkehr feierten, der erste nach dem Konkordat der von Napoleon als erstem Konsul geführten französischen Nation mit der katholischen Kirche von 1801, der zweite infolge der bourbonischen Restauration von 1814 bis 1830, so enthielt doch der Hinweis auf die Existenz einer nicht-industriellen oder müßigen Gruppe den subversiven Gedanken, dass es sich hierbei um nicht weniger als die numerische Hälfte der gesamten Population handelte. Sie setzte sich schon im frühen 19. Jahrhundert so vielfältig zusammen, dass selbst der größte Romancier nicht mehr imstande gewesen wäre, die Szenen der menschlichen Komödie, die oft eher eine Summe von Tragödien war, vollständig auszuleuchten. Das große Welttheater des scheinbar müßigen Sozialen setzte sich fürs Erste aus den auf Häuslichkeiten reduzierten Ehefrauen aller nicht adeligen Schichten zusammen, während aus der Oberschicht erste Stimmen einer weiblichen Emanzipation auftauchten, die sich mit denen der frühen Feministen vermischten, sodann aus den traditionell zahlreichen, oft frühsterblichen Kindern und Jugendlichen aller Schichten, weswegen der Bevölkerungsaltersaufbau an der Wende zum 19. Jahrhundert noch der klassischen Pyramide glich, und einer bereits nicht zu vernachlässigen Zahl von Alten, obschon die später sogenannte Lebenserwartung in Westeuropa statistisch erst Werte kaum über 30 Jahre erreichte. Es bestand ferner aus Witwen, alten Fräulein und missratenen Söhnen, aus Erbschleichern und bequemen Rentnern, aus verarmten Spekulanten, aus Soldaten, ob unter der Fahne ausgemustert oder desertiert, aus Arbeitslosen und Arbeitsscheuen, aus chronisch Kranken, zu Hause und in Hospitälern, aus Bettlern, Vagabunden, Taschendieben und Kleinkriminellen, aus den Insassen der Gefängnisse, Armenhäuser und Orphelinate, aus Studenten, verkannten Künstlern, illegalen Flüchtlingen und erfolglosen Literaten, aus Gauklern, Straßensängern und Wirtshausgeigern, aus Konkubinen, Huren, Grisetten, aus Schauspielern mit und ohne Truppe, Provokateuren, Conciergen, Messerschleifern, Friseuren, Losverkäufern, Schaustellern, Säufern, Clochards, entlaufenen Mönchen und allen anderen infamen Menschen, die sich am Boden des sozialen Bottichs sammelten. Eine Teilmenge des großen Aggregats war gemeint, wenn Engels in Abstimmung mit Marx das Lumpenproletariat als den Abhub der verkommenen Subjekte aller Klassen beschrieb. Aufgrund der richtigen Einschätzung, dass solche Figuren eventuell zu Krawallen taugten, doch nicht zu Revolutionen. Die Autoren des Kommunistischen Manifests mussten mit der Verlegenheit zurechtkommen, dass diese Elemente bei sozialen Unruhen unliebsam in die vordere Sichtlinie gerieten, wie 1789 und 1792 bei den Septembermassakern, dann wieder 1830 und wann immer der Sog der Straße spürbar wurde. Doch schon Hegels Begriff von einem Pöbel, der nicht von eigener Arbeit lebe, doch in empörerischer Gesinnung ein Recht auf Erhaltenwerden durch andere fordere, war außerstande gewesen, dem Problem der unproduktiven Hälfte weder seiner numerischen noch seiner systemischen Bedeutung nach gerecht zu werden. Ob aber Hegel von Pöbel spricht oder Marx und Engels in der Sprache des postulierten Klassenkampfs das Lumpenproletariat als den wertlosen Abhub des authentischen Proletariats beiseite räumen, es gehen beide, wenn auch aus verschiedenen Gründen, an der in der Alltäglichkeit verborgenen Differenz zwischen den Unproduktiven und den Produktiven in den Populationen moderner Nationalstaaten vorbei. Auch der Versuch, die Ersten als Vulgus, den wüsten Haufen, die Zweiten als Populus, sprich als verfasstes Volk, im Inneren der Gemeinwesen voneinander abzusetzen, wird der von Hegelianern wie von Marxisten nie angemessen bedachten realen Unterscheidung nicht gerecht. Ob als Populus, als Vulgus, als Plebs, als dritter Stand, als vierter Stand, als Arbeiterklasse oder schlicht als Aggregat der einfachen Leute, es sind zu keiner Zeit die gleichen sozialen Mengen, die man mit dem halbmythischen Namen Volk belegen wollte, um an die neue, will sagen postmonarchische Quelle von Souveränität zu appellieren. Im Übrigen hält Marx mit seiner verhohlen erbaulichen Rede vom Proletariat an der Leitfiktion einer vollbeschäftigten Gesellschaft mit Zügen einer verallgemeinerten kleinbürgerlichen Werktätigkeit fest. In Wahrheit wäre keine moderne Gesellschaft lebensfähig ohne die Beiträge der unsichtbar Mitwirkenden, die sich und die ihren im Modus der permanenten Improvisation über Wasser halten. Tatsächlich verbergen sich unter begrifflich hilflosen Ausdrücken wie Müßiggängertum, unproduktive Existenz oder Lumpenproletariat Pandemonien inoffizieller, unbeachteter und unbezahlter Tätigkeiten, die dem Gesellschaftskörper wie präbiotische Bakterien einwohnen. Die ungeeigneten Begriffe weisen freilich auch auf den organisierten Parasitismus hin, der jeder komplexen Gesellschaft anhaftet, am unteren Pol in Form von zahlenmäßig bedeutenden Schichten, die in verhärteter Ferne von jedem Erwerbsleben existieren, am oberen Pol durch das Treiben der Genießer von leistungslosen Höchsteinkommen. An der gärenden Menge der Unproduktiven, falls man provisorisch an dem problematischen Ausdruck festhalten will, wirken auch jene mit, die Voltaire das schreibende, intrigierende, konvulsivische Hundepack der Hauptstadt genannt hatte. La canaille écrivante, la canaille cabalante, la canaille convulsionnaire. Im Gewimmel der schreibenden Unruhestifter machten sich einige deutschsprachige Autoren, vornehmlich abtrünnige Schüler Hegels, lauter und rhetorisch erfolgreicher als andere bemerkbar. Man hätte glauben können, sie fühlten sich vom kalten Feuer der weltgeschichtlichen Abstraktion zum Amt der Volkstribunen, ja zur Lenkung der künftigen Menschheitsgeschichte berufen. Unter ihren Federn gewann das Drehbuch für den Bürgerkrieg der Zukunft bestimmtere Umrisse. Ihm zufolge sollte eine prometäische Klasse aus zu Selbst- und Machtbewusstsein erweckten und nicht wieder eingelullten Lohnarbeitern zur Expropriation der Expropriateure mit in der Industriellen im seither üblich verengten Sinn antreten. Sie sollten ihre bisherigen Ausbeuter, die entlarvten Mehrwertdiebe, die Vampire, die unbelohnte Lebenszeit absaugen, in die Flucht schlagen. Warum nicht eines Tages bis in die Höllen von Kolyma oder der chinesischen Reform durch Arbeitlager Laogai? Dort freilich endeten in der Mehrheit nicht die Kapital- und Großgrundbesitzer von einst, sondern nicht selten kleine Leute, denen an den Drehbüchern des theoriegenerierten Krieges einige Unstimmigkeiten aufgefallen waren, um von all denen nicht zu sprechen, die die Macht der Denunziation durch den Genossen Mitmensch unterschätzt hatten. Kurzum, in der Gesellschaft der Zukunft, wie die Frühsozialisten sie entworfen hatten, sollte das Augenmerk der Regierungen wie der streitenden Öffentlichkeit auf die Förderung der produktiven, soliden, arbeitsamen Teile der Bevölkerung gelegt werden. Mit einiger Hellsicht hatte Saint-Simon vorausgesehen, dass die antithetischen Liaisonen des Unternehmertums und der technischen Wissenschaften mit der produktiven Arbeiterschaft für die längerfristige soziale Entwicklung im Ganzen um ein Vielfaches bedeutsamer würden als die episodische, von radikalen Ideologen zum unvermeidlichen Krieg stilisierte Verschärfung des Konflikts zwischen den Klassen. Auch entzog die unaufhaltsame Zunahme der Dienstleistungen im Ökosystem entfalteter Industriegesellschaften der Heroisierung des industriellen Proletariats mehr und mehr den Boden. Zugleich erzeugte die rapide Senkung der Geburtenraten die Voraussetzungen, unter denen die kaum in Form gebrachten Klassenkämpfe durch Geschlechterkämpfe von ambivalenter Tendenz überlagert werden konnten. Der Gang der Ideengeschichte folgte vom mittleren 19. Jahrhundert an einem anderen Pfad. Der drängende Gegensatz innerhalb der industriellen Hälfte der Gesellschaft wurde durch das Kommunistische Manifest vom Februar 1848, das sich von den frühsozialistischen Intuitionen unter dem Vorwand einer inzwischen erlangten Wissenschaftlichkeit abkehrte, zur todfeindschaftlichen Opposition von Arbeit und Kapital stilisiert, zu jenem vorgeblichen Hauptwiderspruch, der die Klassengesellschaften industriellen Typs endogen zerklüfte und dank einer epochalen Vereinfachung der Front auf ein letztes Gefecht zutreibe. Die Gewaltausbrüche bei der Pariser Junirevolte von 1848, als rebellierende Arbeiter nach der Schließung der nationalen Werkstätten, einer frühen Form von staatlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, seitens der Regierungstruppen tödlichen Repressionen begegneten, schienen Marx und Engels fürs erste Recht zu geben. Die dogmatische Umdeutung der antagonistischen Kooperation von Arbeit und Kapital zum unvermeidlichen Klassenkrieg innerhalb der industriellen Sphäre erwies sich als eine schicksalsträchtige Regieanweisung für die radikalen politischen Bewegungen in der zweiten Hälfte des 19. und mehr noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als Hauptirrtum moderner Sozialphilosophie made in Germany wurde die Klassenkriegsdoktrin in alle Welt exportiert, nicht selten mit bestürzenden Erfolgen. Durch subversive Kanäle gelangte sie nach Russland und China, wo sie half, mittels eiserner Entwicklungsdiktaturen, von verlustreichen Bürgerkriegen vorbereitet, in Russland zwischen Weißen und Roten, in China zwischen Kuomintang und Kommunisten, wo sie half, eine anfangs kaum vorhandene industrielle Proletarierklasse gemeinsam mit zahllosen bäuerlichen Fronarbeitern in Konglomerate einer gleichsam neopharaonischen Staatssklaverei umzuwandeln. Auch in Kuba, Nordkorea und Kambodscha wurde der deutsche Export durch nicht unproblematische Importunternehmen gefördert. Der französische Zwischenhandel steuerte fatale Zusätze bei. Im September des Jahres, in dem Marx und Engels ihr Manifest herausbrachten, veröffentlichte der französische, von britischen Theorien inspirierte Ökonom und Parlamentarier Frédéric Bastiat, er lebte von 1801 bis 1850, im Journal des Débats einen Traktat unter dem Titel L'État, in dem er die chronische Überforderung des republikanischen Staates durch tausend Rufe nach seinem Eingreifen in allen denkbaren Hinsichten auf den Begriff brachte. Rottet den Egoismus aus, bewässert die Ebenen, bewaldet die Berge, kolonisiert Algerien, stillt die Kinder, verleiht Geld ohne Zinsen an jene, die es begehren, züchtet und perfektioniert Reitpferde, schallt es ihm aus hunderttausend Mündern entgegen. Worauf Bastiat den erschöpften Staat selbst antworten lässt: Meine Herren, gönnt mir einen Moment Ruhe, um durchzuatmen. Wenn ich leisten soll, was ihr verlangt, will ich es im Rahmen meiner Möglichkeiten gerne tun. Ich habe schon 5 oder 6 neue Steuern vorbereitet, eine wohltätiger als die andere. Ihr werdet selbst sehen, wie freudig man sie bezahlen wird. Woraufhin sich erneut Tumult erhebt. Statt neue Steuern zu erheben, sollst du viele alte abschaffen. Aus der allgemeinen Konfusion geht schließlich eine neue Definition des Staates hervor. Sie lautet in satirischer Deutlichkeit: Der Staat, das ist die große Fiktion, mit deren Hilfe jedermann sich bemüht, auf Kosten aller anderen zu leben. Doch hatte nicht schon Hegel darauf hingewiesen, dass beim Fehlen republikanischer Tugenden, namentlich allgemeiner Orientierung am Gemeinwohl und gegenseitiger Hochachtung, deren Reste heute in dem PR-Slogan Respekt verschlissen werden, dass beim Fehlen republikanischer Tugenden, von denen Montesquieu für das Gelingen dieser Staatsform sich alles versprach, die vulgärste Habsucht sich sämtlicher Akteure auf dem politischen Spielfeld bemächtigen werde. Ja, dass der tugendverlassene Staat zur bloßen allgemeinen Beute geraten müsse. Am Ende der Debatte wird dem polemischen Bonmot durch Bastiat selbst eine ernstere Formel entgegengesetzt. Der Staat, sagt der Verfasser, als institutionalisierte Force commune, ist jene Instanz, die sich in Form von Steuern das Nötige nehmen und jedem das Seine garantieren solle, doch niemals den Bürgern als Instrument der Unterdrückung und der gegenseitigen Plünderung dienen dürfe. Die Rache Saint-Simons an den Verleugnern seiner Einsicht in die Natur der industriosen Gesellschaft ließ eine Weile auf sich warten. Sie fiel jedoch gründlich aus. Auf Dauer kamen auch die Vertreter der radikalen Linken nicht umhin einzusehen, dass die Beendigung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen nur durch die Ausbeutung der Erde im Interesse des Menschen zu erreichen sein würde. Diese Formel war es, die die Botschaft des Frühsozialismus gemeinsam mit jener des Liberalismus in die kommenden Generationen trug. Kaum jemand mochte sie in ausdrücklicher Form zitieren. Fast alle Beteiligten nahmen an ihrer Realisierung eifrig teil. Niemand war fähig vorherzusehen, welcher Grad des extraktiven Nihilismus eines Tages von ihr beschrieben würde. Der methodische Nihilismus des Industriesystems wurde durch die wohlklingende Phrase von der Entfaltung der Produktivkräfte unter einer erbaulichen Maske verborgen. Von hier aus lässt sich mühelos zeigen, wie die Effekte der pyrotechnischen Revolution des Kohlezeitalters in die Diskurse eindrangen, mit denen sich die Köpfe der Moderne über die neue Weltlage verständigten. Eine moralische Morgenröte schien über Europa aufzuleuchten. Fortschritte zum Besseren begannen mit Abschaffungen alter Missstände zu wetteifern. Ungeduld wurde zur politischen Tugend. Johann Gottlieb Fichte stellte die Pointe des Aufbruchs am klarsten heraus: Mechanische Arbeit überhaupt solle aufhören, Last zu sein, denn das vernünftige Wesen ist nicht zum Lastträger bestimmt. Alle Arten von Abolitionismus, die sich seit dem 18. Jahrhundert Gehör verschafften, hatten direkt oder indirekt die Aufhebung der muskulären Sklaverei und der agrikulturell bedingten Knappheiten zum Inhalt. Sie wollten bis zur Beseitigung der proletarischen Kondition als solch erreichen. Auch die Befreiung der Frauen aus ihren traditionell subalternen, vaterrechtlich definierten Positionen kam mit grundrechtlichem Elan zur Sprache. Unter der kritischen Devise: Eine Ausbeutung kann eine andere verbergen. Wenn man im 19. Jahrhundert die bezahlte Arbeit des Proletariats auch noch gelegentlich als Lohnsklaverei bezeichnete, und dies oft nicht ganz ohne Grund, war doch die Ersetzung von Muskelarbeit durch Maschinenleistungen schon am Horizont. In der technischen Kraftmaschine kam das Wesen der Sklavenhaftigkeit als solcher auf ihren Begriff. Sie sollte vom arbeitenden Menschen kategorisch ferngehalten werden. Dem von Kant formulierten kategorischen Imperativ war das Versklavungsverbot inhärent. Nie dürfe der Mensch nur als Mittel benutzt, immer müsse er auch als Zweck geachtet werden. Der Einzug elektrischer Haushaltsmaschinen in die Lebenswelt der Hausfrauen machte die emanzipatorische Wirkung des Maschineneinsatzes anstelle von menschlichen Verrichtungen vollends deutlich. In sämtlichen Abolitionismen, gleich ob sie sich auf die Ausbeutung versklavter Rassen, auf Kinderarbeit, auf Armutsprostitution, auf Elendsalkoholismus oder auf die traditionelle Mehrbelastung der Frauen beziehen, in sämtlichen Abolitionismen artikulierte sich nicht bloß eine zunehmende moralpolitische Sensibilität, sie drückten zugleich eine umfassende zivilisationsdynamische Tendenz aus, die sich in dem Begriff Ausbeutungsverschiebung resümieren lässt. Er gibt dem alles durchdringenden energetischen Grundprozess im Weltalter der Moderne einen konzeptuell adäquaten Namen. Mit diesem Ausdruck wird das Konzept der Entlastung, das in Arnold Gehlens Anthropologie eine entscheidende Rolle spielt, dadurch verdeutlicht und korrigiert, dass er den Träger der Entlastungseffekte, die allgemeinen Ressourcen der Ausbeutung, Erde, Bodenschätze und Nutztierwelt, namhaft macht. Er bringt zum Ausdruck, wie das allmählich sich verallgemeinernde Verlangen nach Freiheit oder Autonomie von den zunehmenden Forderungen nach Teilhabe an den Gütern des immer sichtbarer werdenden Überflusses begleitet wird. Umgekehrt liefert der aktuelle oder virtuelle Zugang zu Wohlstandsattributen dem Streben nach Selbstbestimmung eine materielle Stütze. Wenn die Sklaverei allgemein enden kann und wenn die Diskriminierung des weiblichen Geschlechts in den wohlhabenden Gesellschaften sich stark vermindert, ja gelegentlich in Begünstigung umkehrt, so geschieht das nicht nur, weil das moralische Klima moderner Gemeinwesen dergleichen nicht mehr duldet. Es setzt sich durch, weil die gesellschaftlichen Kräftehaushalte sich in zunehmendem Maß auf nichtmenschliche Kraftquellen stützen und weit verteilbare Reichtümer in Umlauf bringen. Diese gewähren einer großen Mehrheit von Einzelnen beider Geschlechter, auch deren Deklinationen und Varianten, die Teilhabe an einem allgemeinen Komfort, der höheren Freiheits-, Entfaltungs- und Entspannungsgraden günstig ist. Daher gleichen moderne Gesellschaften eher Konsumvereinen als Kampfverbänden vom Typus Volk in Waffen. Zu den industriellen Quellen menschlicher Entlastung sind im Lauf des 20. Jahrhunderts aufgrund von expandierender, ja explodierender Massentierhaltung riesige Nutztierpopulationen hinzugekommen, vor allem Geflügel, Schweine und Rinder, die aufgrund erdölbasierter Nahrungsmittelindustrien einen historisch beispiellosen Zufluss an Proteinen in den menschlichen Verzehr ermöglichten. Vor einigen Jahrzehnten hat Jeremy Rifkin in der klassischen Studie Beyond Beef, The Rise and Fall of Cattle Culture dargelegt, wie im Imperium der Rinder auch die Angehörigen des britischen Proletariats anfingen, Fleisch zu genießen, wie antike und mittelalterliche Herrenschichten. Inzwischen konsumiert halb Europa tierisches Protein nach der impliziten Devise »kauft argentinisch«, einem Imperativ, der an die Zeit erinnert, als das imperiale Diktum »Englands Rinder weiden am Rio de la Plata« zutreffend war. Allerdings kann man argentinisch längst durch eine Liste anderer Namen ersetzen. Die fleischproduzierende Industrie hat sich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem globalen Gulag der Tiere entwickelt. Nach jüngsten Schätzungen werden 80 Milliarden Tiere jährlich geschlachtet, überwiegend Geflügel, zumeist aus Massenzuchtanlagen stammend. Es kommen 1 bis 2 Billionen Fische hinzu um der menschlichen Nachfrage nach Proteinen und anderen verwertbaren Substanzen animalischer Herkunft zu genügen. In deren Aufzucht fließen unermessliche Mengen agrochemisch, mithin auch erdölbasierter pflanzlicher Futterstoffe ein, in dessen Speisefische in Aquakulturen oft auch quasi durch Endophagie mit Mehlen aus Fischresten aufgezogen werden. Die im Frühsozialismus auskristallisierte Figur, wonach die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, durch die Ausbeutung der Erde im Interesse des Menschen abgelöst werden solle, wies den industriosen Klassen, den Arbeitern, den Besitzern von Produktionsmitteln und den technischen Innovatoren eine Pionierrolle bei der Verbesserung der menschlichen Verhältnisse zu, bis hin zur Abschaffung aller Erscheinungen von Mangel und Unterversorgung. Während sich die organisierte Arbeiterschaft in einem anderthalb Jahrhunderte übergreifenden, oft sehr harten Konfliktprozess gegenüber der Kapitalseite, das ihre an den Gewinnen der Kohle befeuerten industriell-maschinischen Produktionen sicherte, erlaubte das moderne Überschusssystem durch steuerstaatlich gelenkte Umverteilungseffekte eine massive Übertragung der globalen Erträge auf die unproduktiven oder unbezahlten Hälften moderner Populationen. Die Ausbeutung der Erde im Interesse des Menschen lenkte die Zinsen, auf Englisch heißt es Interests, also letztlich die Renten der fossilen Brennstoffe, regelmäßig auch in wertschöpfungsferne Bereiche. Komplizierte Übertragungskaskaden verlagerten die Effekte der Ausbeutungsverschiebung bis auf Ebenen, wo sie nahezu unerkennbar werden, mit dem Effekt, dass die Ärmeren der Wohlstandssphäre den Armen der übrigen Welt fast wie Wohlhabende gegenüberstehen. Der moderne Fiskalstaat demonstriert mit ruhiger Eindringlichkeit, wie er von jedem Überschuss für sich das Seine abzuzweigen weiß und dies bis zur Hälfte aller Werterzeugnisse. Das entspricht cum grano salis der Erkenntnis der Frühsozialisten, wonach jenseits all dessen, was seit dem 19. Jahrhundert soziale Frage heißt, die produktive Hälfte moderner Gesellschaften eine nicht produktive, doch bei der Erziehungs- und Sorgearbeit mitwirkende Hälfte mitzutragen hat. Nancy Fraser unternimmt in ihrem Essay »Der Allesfresser, wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt« von 2023 den bemerkenswerten Versuch, die historischen Befunde auf den Kopf zu stellen, indem sie die Mitversorgung der Unproduktiven durch das moderne Produktionssystem in deren Ausbeutung durch einen Cannibal Capitalism umdeutet. In Wahrheit sind weite Teile der Fortpflanzungs-, Erziehungs- und Pflegearbeiten längst an den fiskalischen Umverteilungsprozess angeschlossen, sodass von einer Ausbeutung unsichtbarer innergesellschaftlicher Voraussetzungen des Systems kaum noch die Rede sein kann, bei fortgehender Ausbeutung der Naturquellen. Die Überbrückung beider Sphären wird seit dem 19. Jahrhundert durch ein Bildungssystem geschaffen, das bis zu 95% einer Nationalpopulation alphabetisiert und dadurch dem systemisch wichtigen Gleichheitsglauben eine Stütze liefert. Indessen war in der traditionellen, sklavenhaltenden oder feudalen Gesellschaft jederzeit klar gewesen, dass das sichtbare, unproduktive 1%, Klerus und Adel, die betende und die waffentragende Klasse, sich von dem sehr breiten, wenn auch nur ein relativ geringes Mehrprodukt liefernden, holzfeuerbasierten Unterkonstrukt mit agrarisch-viehwirtschaftlichen und handwerklichen Zügen tragen lassen durfte, nach eigener Auskunft seit je mit dem Segen Gottes und des Himmels. Stalins Souffleur Nikolai Bucharin, er lebte von 1888 bis 1938, hatte in seinen theoretischen Schriften das Symbol M benutzt, um die Summe des über die Subsistenz der Massen hinausgehenden Mehrprodukts einer Gesellschaft zu bezeichnen. Wenn das M der vorindustriellen Epochen auch durch traditionelle Knappheiten bestimmt war, blieb es doch ausreichend für die Subventionierung von Klerus und Adel, für die Errichtung von Kathedralen und Palästen sowie für die Unterhaltung von Administrationen, stehenden Heeren, Polizeien usw. Bucharins Einsicht bleibt im Übrigen gültig. Die ökonomische Moderne erlaubt eine trockene Neubestimmung von Politik, Sie vollzieht sich im Wesentlichen als Kampf um M. Die avancierten Industriegesellschaften hingegen bewegen sich mit zunehmender Geschwindigkeit auf Zustände zu, in denen auf jeden einzelnen Steuerleistungsträger mehrere Empfänger von Transfereffekten kommen, ohne dass man immer sagen dürfte, es handle sich um Ausgleichszahlungen für abgeblendete, systemstützende Beiträge. Die in die Produktion einfließenden Exzesse an fossilen Energien der Industrien des 19. und 20. Jahrhunderts trieben den Massenausstoß von Gütern in solchem Maß voran, dass aus den abhängig Beschäftigten der Industriegesellschaftsära mehr und mehr auch eine Population von Konsumenten übernotwendiger Güter werden musste. Waren mit Luxusaspekten haben die Produkteskala des Lebensnotwendigen seit längerem überflügelt. Oscar Wilde's Bonmot, »Let me be surrounded by luxury, I can do without the necessities«, ist in den Snobismus der Massen eingegangen. An zahlreichen Erzeugnissen, auch solchen, die man inzwischen für basal hält, lässt sich ein Aspekt von Abhängigkeiten, von Addictions beobachten, die Analogien zum Drogenkonsum aufweisen, weit über das Syndrom des CSD, des Compulsive Shopping Disorder hinaus, darstellbar an den unausbleiblichen Entzugserscheinungen bei gelegentlichem Fehlen von Nachschub. Man kann somit konstatieren, das Industriesystem beschäftige seit mehr als einem Jahrhundert seine Angehörigen doppelt, ein erstes Mal als bezahlte Produzenten und Dienstleister, ein zweites Mal als konsumaktive Personen, ohne eine über den Verbrauchsgenuss hinausgehende Entlohnung, von Prämien zur Erwerbslenkung abgesehen. Tatsächlich ist das geldbewegte Gesamtsystem ohne seine luxurierende Konsumseite mitsamt ihren babylonischen Unterhaltungs- und Amüsierindustrien nicht mehr vorstellbar, seine Anhänge Sportbetrieb und Tourismus inbegriffen. Eine polyphon-monotone Frauenpresse arbeitet erfolgreich an der fortgehenden Modellierung eines semifeministischen, konsumintensiven, in Haus und Büro dynamisch auftretenden, selbstpflegend-narzisstischen Subjekttyps, bei dem der Faktor Mann zu einem Autonomiehindernis, gegebenenfalls zu einem Accessoire herabgestuft wird. Die in jüngerer Zeit vor allem in urbanen Zentren aufsprießenden Lieferdienste zeigen überdies, dass ein Teil der Konsumarbeit an eine Zwischenwelt von Zustellern delegiert werden konnte. Die Digitalisierung des Warenangebots und ihre Umstellung auf Delivery-Agenturen steht ganz im Dienst der Absenkung von Konsumentenstress. Manche Berliner junge Professionals lassen sich die Weihnachtsgans samt Beilagen garniert und temperiert nach Hause liefern. Eine extensive und invasive Gesundheits-, Schönheits- und Wellnessindustrie überflutet die entfalteten Freizeitgesellschaften mit weiteren Angeboten an Mitteln zur Selbstsorge und zum Selbstgenuss. Im Blick auf die Universen des Konsums ist zu bemerken, dass die Konsumentenmacht sich bisher nicht annähernd so wirkungsvoll organisieren ließ, wie es der Produzentenmacht im Zenit der Arbeiterbewegung mit ihrem großen Joker Streik gelang. Bei der Abdrängung der Konsumenten in überwiegend passive Positionen macht sich der Umstand bemerkbar, dass das Öl- und Gassystem aus technischen Gründen die Entstehung einer Elite aus Öl- und Gasbergleuten nicht erlaubte. Die Nebeneffekte der riesenhaften neuen Stoffwechselprozesse waren schon im 19. Jahrhundert als störende Externalitäten auffällig geworden. Johanna Schopenhauer, die Mutter des Philosophen, notierte über einen Besuch in Manchester im Jahr 1803, die Stadt sei eine einzige lärmende Schmiede und der Himmel über ihr von dunklem Rauch verhangen. Ob als schnell wachsende Abfallgebirge, ob als überbelastete physikalische Atmosphäre und als Vergiftung, Verschmutzung und Überfischung der Meere, ob als inflationäre Ausweitung von Zivilisationskrankheiten sowie von Unfällen, psychischen Verstörungen und Pandemien, die Explosion der Externalitäten deutet auf eine Grenze hin, an welcher der fossilenergetisch befeuerte Modus vivendi mit zahlreichen kaum länger missverständlichen Zeichen des bis hierher und nicht weiter konfrontiert wird. setzen wir, nur um die gröbsten Zahlen zu nennen, die Tatsache an, dass im Jahr 2021 global mehr als 8,1 Milliarden Tonnen Steinkohle, rund die Hälfte davon in China, und 4,3 Milliarden Tonnen Erdöl gefördert und verbrannt wurden. Der Faktor Erdgas fällt zusätzlich mit mehr als 4 Milliarden Kubikmetern ins Gewicht, verbrannt in erster Linie, um in der Zielsprache der Energie sans phrase, sprich in die energiephysikalische Lingua franca Elektrizität übersetzt zu werden, so ergibt sich für jeden erwachsenen Angehörigen der Industriegesellschaften ein Zuschuss an disponibler Kraft, der je nach seinem oder ihrem Aufwand an Mobilität, Reisetätigkeit, Garderobe, Wohnkultur und Tischkonsum dem Leistungsvermögen von 20 bis 50 Haushaltssklaven entspräche, in einzelnen Fällen sehr viel mehr. Die enormen Zugewinne an Verfügbarkeiten veränderten dank ihrer weiten Verteilung binnen weniger Jahrzehnte, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, den Modus vivendi auch der Mittel- und Unterschichten. Die neuen Maßstäbe für alles, was nun Lebensstandard und Lebenserwartung hieß, verschoben sich bis an den Punkt, an dem die Erinnerungen an das vormalige Regime der Kargheit und die mit ihm verbundene Anspruchslosigkeit zu verblassen begannen. Die Erwartungen in Bezug auf Teilhabe an den quasi anonym und massenhaft anströmenden Überflussgütern wurden für große Mehrheiten zu einer zweiten Natur. Die Feuer des Neides trugen das ihre bei, die konsumierenden Massen zu synchronisieren und zu verähnlichen. Es sind vor allem die horizontalen, zwischen gleichzeitig lebenden, wirkenden Nachahmungen, deren überragender Bedeutung für das Modernisierungsgeschehen in allen Bereichen man mit dem Ausdruck Mode in seinem gewöhnlichen Gebrauch nicht gerecht werden kann, die für eine maximale Streuung der Attribute und Accessoires des souveränen und autonomen Daseinsstils sorgen, an erster Stelle die unentbehrlich scheinenden egotechnischen Operatoren, Smartphone, Kreditkarte, Personal Computer. Andere Kräfte, andere Feuer. Die multiplen Krisen der Gegenwart fließen in einer kompakten Diagnose zusammen. Sie statuiert, dass die summierten Effekte der Ausbeutungsverschiebung in der fossilenergetischen Ära die rationalen Erfordernisse des försterlich nachhaltigen Wirtschaftens nicht erfüllen. Zwar möchte niemand die Errungenschaften des neuen Modus vivendi preisgeben, insbesondere nicht die Entlastung der Frauen von den Zwängen des bäuerlichen, proletarischen und kleinbürgerlichen Haushaltens. Die Freisetzung der sexuellen Präferenzen von herkömmlich unterdrückten Minderheiten wird in der gesamten westlichen Sphäre seit kurzem als hohe moralische Leistung entlastungsstarker Zivilisationen herausgestellt. Ja, die vorhandene oder fehlende Tolerierung von Homosexualität wird neuerdings fast über Nacht zum Kriterium der Bewertung nicht-westlicher Kulturen erhoben, als ob die Nicht-Fortpflanzung zum Maßstab zivilisierter Ethik geworden wäre. Die avancierten Gesellschaften können sich solche gleichsam über Nacht gekommenen und seither ostentativ hervorgekehrten Neubewertungen aus einem wenig beachteten oder zumindest selten explizit benannten Grund leisten. Sie haben aufgehört, die Erzeugung und Aufzucht von Nachwuchs als die ernsteste und vordringlichste aller gesellschaftlichen Aufgaben anzusehen. Ein Akzentwechsel, der allenfalls im Zusammenhang mit der Krise der Pflege- und Care-Systeme zur Sprache kommt. Da praktisch überall im Westen der demografische Druck, man könnte sagen, der kategorische Imperativ der Reproduktion innerhalb eines Volkes, einer Endogamiegemeinschaft weggefallen ist, wird auch sein ehemaliger, über Jahrtausende dominierender sexualmoralischer Überbau mit seinem strengen Tabu gegen die gleichgeschlechtliche, nicht reproduktionsorientierte Erotik als überflüssig wahrgenommen. Und dies mit nahezu katastrophischer Plötzlichkeit. Das offene Bekenntnis zu Präferenzen abseits der Mann-Frau-Polarität kann nicht mehr aus den traditionellen Motiven verpönt werden, seit die Entwicklung allgemein ins demografische Minus driftet. Der Luxusartikel Kind bleibt bis auf Weiteres den binären und opferbereiten Paarbildungen vorbehalten, sofern man von den seltenen, systemisch nicht ins Gewicht fallenden Adoptionen durch gleichgeschlechtliche Paare absieht. der Zusammenhang zwischen luxurierenden Konstrukten nicht-binärer, nicht-reproduktiver Sexualität und fossilenergetisch entlasteten Lebensstilen bzw. Beziehungsformen ohne Hingabeopfer wird allerdings so gut wie nirgendwo reflektiert. Selbst italienische oder spanische Mütter wollen nur noch selten nach der Mutter Gottes geraten, indessen Madonna sich in das Schauspiel einer identitätsfluiden Selbsterfinderin versenkt. Ob sie bedenkt, dass ihre lustige Polyvalenz die Eigenschaftslosigkeit des Erdöls und seiner Alles-geht-Botschaft widerspiegelt? Das antigenealogische Experiment der Moderne ist vollends in das Stadium der permanenten Krise eingetreten, seit die Alten mit den Jüngeren überwiegend nur noch durch unpersönliche Rentensysteme vermittelt sind, bei zunehmender Schwächung der althergebrachten familiären Solidaritäten. Viel leichter lässt sich erkennen, wie sehr der in die Massen getragene Mobilitätsluxus für die Verwirklichung libertärer Modi Vivendi ins Gewicht fällt, bis hin zur offenen Dekadenz von Sauf- und Sextourismus und einer ausufernden Kreuzfahrtindustrie. Umgekehrt geschieht es nicht zufällig, wenn einige der größten fossilparasitären Systeme der Gegenwart, wie Saudi-Arabien und der Iran, seit kurzem auch Russland, sich mit künstlichem Konservatismus gegen die Kulturwandeleffekte sperren, die sie an den westlichen Gesellschaften beobachten und die auch bei ihnen vor der Tür stehen oder ihren Boden schon betreten haben. Die Öl- und Gasdespotien des Ostens und Südens fürchten die Emanzipation ihrer oft noch in stammesfamiliären, gelegentlich halbsklavischen Mentalitätsverhältnissen fixierten Populationen, namentlich was deren weibliche Hälften betrifft. Mehr noch fürchten sie ihre eigene Entmachtung, da ihr Herrenstatus fast restlos von der zufälligen Monopolisierung fossiler Lagerstätten abhängt. Diese ermöglichen die Aufrichtung prätentiöser Kulissenstaaten und modernistischer High-Rise-Gebärden, die zu den zivilisatorischen Eigenleistungen der allzu schnell reich gewordenen Regionen in einem starken Missverhältnis stehen. Aus dem angedeuteten Übergang von der prometheischen Scham, wie Günther Anders es nannte, zur prometheischen Reue, bei welcher der Titan zu der Ansicht kommt, dass er den Menschen das Feuer besser nie überbracht hätte, folgt die Frage, was an die Stelle der Abfackelung der unterirdischen Wälder treten könnte. Die seit einer Weile beliebte Geste des Bäumepflanzens besitzt eine gewisse sympathische Symbolkraft. Mit der regenerativen Logik nachhaltiger Waldpflege hat sie wenig zu tun. Der dominierende Modus operandi ist nach wie vor radikal extraktiv. Er weist kaum eine Spur von Sinn für das Nachwachsende auf. Wenn sich inzwischen auch alle Welt mit dem Label Nachhaltigkeit dekoriert, handelt es sich zumeist und aufs Ganze gesehen, einzelne lokal überzeugende Projekte ausgenommen, um nicht mehr als einen wenig frommen Selbstbetrug. Man chloroformiert sich mit der Illusion, für die regenerativen Prozesse im Ganzen etwas zu leisten, wenn man die Raumtemperatur senkt, die Gebäude isoliert und mit E-Automobilen dahinrollt. Dennoch ist evident, dass kein einziger Hektar des unterirdischen Waldes oder Moores, der als Kohle, Öl oder Gas in Flammen aufgeht, je nachgepflanzt werden wird. Wir sind, was das Energieregime im Großen und Ganzen angeht, noch überwiegend auf Endverbrauchertum gepolt. Kein energetischer Imperativ, weder in der Wilhelm-Ostwaldschen Version von 1912, verschwende keine Energie, nutze sie, noch in der Hermann Scherschen Fassung von 2010, die Umstellung auf erneuerbare Energien zu 100% ist in der Reichweite des politischen Willens, kann bis auf Weiteres die große Ekpyrosis, die von Heraklit und den Stoikern sowie in der germanischen Mythologie gelehrte Wiederauflösung der Welt im Feuer aufhalten. Das Erlöschen des Megafeuers wird auch in den kommenden Jahrzehnten verhindert durch den Kohlehunger von Großnationen wie China, Indien und den USA sowie zahlreicher Schwellenländer. Als ebenso hinderlich erweist sich der fürs Erste unstillbare Kraftstoffdurst riesenhafter, noch immer verbrennungsmotorisch ausgerüsteter Flotten an zivilen und militärischen Personenkraftwagen, Lastfahrzeugen, Traktoren, Motorrädern, Tankern, Frachtschiffen, Fähren, Fischerbooten und Linienflugzeugen. Zu ihnen kommen nicht unbedeutende Zahlen an Kreuzfahrtschiffen, Yachten und Privatflugzeugen hinzu, alle im Dienst eines historisch beispiellosen Mobilitätsanspruchs von klarem Luxuscharakter. Sollten wir die Möglichkeit von Aufbrüchen in ein Zeitalter der prometheischen Reue aufweisen können, wäre an erster Stelle zu zeigen, ob und auf welche Weise seitens der Menschen ein Verzicht auf das Feuergeschenk vorstellbar ist oder zumindest seine Beschränkung auf ein klimaverträgliches Maß. Mit dieser Überlegung rühren wir an den Horizont aktueller und potenzieller Technologien, die man postprometheisch nennen könnte. Bei ihnen wird der Umgang mit Feuer und Flamme ausgeschaltet und durch Prozeduren nicht pyrotechnischer Energiegewinnung ersetzt, wobei das Wort alternativ hier eine dubiose Rolle spielt, indem es suggeriert, man könne dasselbe tun, nur eben anders. Man darf bereits auf eine ansehnliche Skala von Möglichkeiten zur Gewinnung erneuerbarer Energien hinweisen. Sie reichen von der allenthalben gelobten Solartechnik über die Gewinnung von Biogas aus der Vergärung organischer Materie bis zu den Kräften, die sich aus Wind, strömenden und fallenden Wassern sowie Meeresgezeiten gewinnen lassen, die schwache Erdwärme nicht zu vergessen. In diesen Prozeduren manifestiert sich ein neuer, zum Teil auf bewährte Methoden gestützter technisch-kultureller Habitus, der sich als energetischer Pazifismus bezeichnen ließe. Es sind zum Beispiel große mikrobische Farmbetriebe vorstellbar, in denen menschlich verwertbare Metamorphosen von organischen Rohstoffen zu Nahrungsmitteln geschehen. Der Stoffwechsel mit der Natur würde dabei nicht durch menschliche Arbeit, sondern durch pilzartige biomechanische Organismen geleistet, im Modus einer Super-Joghurt-Kultur. Neuartige, billige und elegante Rekuperationsmechanismen sollten eines Tages dafür sorgen können, dass auch kleinere Quanten kinetische Energie sich in elektrische Leitungen und Speicheranlagen einspeisen ließen. Ein City-Marathon in Glasgow mit 50.000 geeignet ausgerüsteten Läufern würde dann unabhängig vom Tempo der Schnellsten genügend Strom erzeugen, um ein schottisches Dorf mit 1.000 Einwohnern einen Monat lang energetisch bequem zu versorgen, tägliche Frühstückseier von Biohennen bei 65 Grad temperiert inbegriffen. Jede Exkursion mit dem Fahrrad, jedes Treppensteigen, jede Wanderung im Freien, jede Trainingsstunde im Fitnessstudio, jede Bewegung von Fahrstühlen, jede Bahnfahrt würde durch smarte Technologie produktiv gemacht. Im Blick auf die Zukunft mikroenergetischer, feuerfreier Systeme lässt sich die These wagen, die Geschichte der intelligenten Energetik, namentlich im mikrotechnischen Feld, hat kaum erst begonnen. Die Wende zu pazifistischen Formen der Energiegewinnung hätte zugleich einschneidende kulturmorphologische Implikationen. Sie könnte nicht nur dem Trend zu lokalen Ökonomien einen starken Anschub verleihen, sie würde darüber hinaus den Beweis ausführen, dass das Zusammenleben und Zusammenwirken von Menschen in überspannten Großkommunen vom Typus moderner Nationalstaaten mit Populationsgrößen jenseits der 50 oder 100 Millionen Grenze und in überverdichteten Megacities einen Irrweg der Zivilisationsgeschichte darstellte, nicht anders als es auch die demografische Entgleisung zahlreicher Länder war, bis 1900 der europäischen, im 20. Jahrhundert jener des globalen Südens, die sich durch überhöhte Geburtenraten in eine malthusianische Falle bewegt haben. Nur eine progressive Verkleinerung der politischen Einheiten könnte den hybriden Verschwendungskonstrukten der Großgesellschaften mitsamt ihren Riesenstädten zum weltökologisch dringend nötigen Abschied verhelfen. Gewiss, in der Urbanistik von heute ist seit längerem ein sensibler Streit im Gang, ob die Megastädte der Zukunft, klug reformiert, zur Rettung des Planeten beitragen werden oder ob sie sich in unregierbare Doomsday-Maschinen verwandeln, die nicht nur von Schwankungen der Energieversorgung und Anomalien der Lieferketten in chaotische Zustände katapultiert werden können, sondern bereits aufgrund ihrer hybriden Überverdichtung aus systemischer Sicht unhaltbare Gebilde darstellen. Jeder politisch-soziale Großkörper, der mehr als 15 oder 25 Millionen Mitglieder zählte, müsste in der Folge aufgrund ökomathematischer Grenzbetrachtungen unter einen formalen Bann gestellt werden. Jede urbane Agglomeration mit mehr als 500.000 Bewohnern wäre zu einer Plage der Zivilisation zu erklären, von wenigen glücklichen Ausnahmen abgesehen. Die Entflechtung der Metropolräume würde zur explosivsten strukturpolitischen Aufgabe der kommenden Jahrhunderte avancieren. In einer größensensiblen Zivilisation kann die Funktion eines klugen Landrats oder eines Bürgermeisters sich um vieles produktiver erweisen als die eines Ministerpräsidenten, der einen größeren Flächenstaat heutiger Ausdehnung mit summarischen und ortsblinden Direktiven zu regulieren versucht. Das Leitwort der urbanen Reform wird lauten: Die konviviale Stadt ist ein Glücksfall. Die übergroßen Agglomerationen sind gebautes Unheil. Überdies könnten die Verheißungen neuzeitlich demokratischer Lebensformen endlich von den Zweideutigkeiten der Repräsentativsysteme losgelöst und in realdemokratische Verhältnisse überführt werden. Kurzum, die Helvetisierung des Planeten allein würde die Weltkultur von ihren großstaatlichen und hypermetropolitanen Gewaltmärschen in die Natur- und Selbstzerstörung abbringen. Alles, was nicht nur groß, sondern zu groß, schädlich groß ist, lässt sich schon heute als definitiv zukunftslos auffassen. Obschon es gerade die großen Strukturen sind, ob Staaten oder multinationale Unternehmen, die sich gegenwärtig durch zukunftsgierige Sprachspiele und visionäre Gestikulationen hervortun. Einsichten wie diese sind bereits in druckreifen Versionen vorhanden. Ihre Implantation wird vermutlich mehr von Katastrophen als von Warnungen vorangetrieben. Es war Karl Friedrich von Weizsäcker, der vor Jahrzehnten den prophetisch-didaktischen Ausspruch »Warnkatastrophe« prägte. Er sollte Ereignisse bezeichnen, die heftig genug sind, um Lernprozesse zu erzwingen, doch nicht so verheerend, dass nur noch Verwilderung auf sie folgen könnte. Es ist absehbar, dass kreative Anpassungen an neue Einsichten und neue Umstände konfliktüberfüllte Jahrhunderte in Anspruch nehmen. Aus den Komplexen der aktuellen Polykrise ragt bereits jetzt das China-Problem aufgrund seiner internen Dynamik heraus. Ein imperiales Gebilde wie die Volksrepublik mit ihrer Milliardenpopulation ist durch ihre bloße Existenz und ihrer längerfristigen ökologischen Unmöglichkeit wegen ein für den Rest der Welt schwer überwindbares Hindernis gegen alle Versuche, die Menschheit aus den Sackgassen der politischen Großgebildesteuerung herauszumanövrieren. Die dringende Erinnerung an die Unhaltbarkeit von politischen Überdehnungsgebilden rechnet zum Lehramt der aktuellen Geschichtswissenschaften. Es führt kein Weg daran vorbei, das System China in seinem aktuellen Zustand als den gefährlichsten Hostis generis humanae anzusehen, nachdem es eine Weile als ausstrahlungsfähiger Hort große Erwartungen gelten wollte. Dies betrifft nicht nur seine heutige ökologische Malignität. Bei seinem Versuch, dem Widerspruch zwischen kommunistischer Ideologie und hyperkapitalistischer Wirtschaftsweise mit den extremsten Mitteln polizistischer Bürgerlenkung zu begegnen, entwickelt das System wie unvermeidlich eine Tendenz, die traditionelle Selbstbeschränkung eines Reichs der Mitte zu verlassen. Es musste früher oder später beginnen, sein Selbsterhaltungsstreben in Expansionsprojekte zu übersetzen. Die Verächtlichmachung der Menschenrechte als imperialer Fiktion des Westens durch die chinesische Führung und ihre ideologischen Steuerungsorgane verrät, wie genau man dort weiß, dass ihr Reichskonstrukt und ihre Macht über dieses nur mittels rigoroser Repressionen, systematischer Neutralisierung von Freiheits- und Dissidenzimpulsen, nationalistischer Massendemagogie, forciertem Militarismus und eines bis auf weiteres unermesslichen Verbrauchs fossiler Brennstoffe aufrechterhalten werden kann. Ob die Ankündigungen einer weitgehenden Dekarbonisierung bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts von den Ereignissen bestätigt werden wird, ist ungewiss. Ja, es erscheint als nahezu unmöglich. Es kam der chinesischen Führung ohne Zweifel ganz recht, dass sie hinter Wladimir Putin, der momentan evidentesten Personifikation eines Feindes des Menschengeschlechtes, vorübergehend in den Schatten treten durfte. Ins problematische Bild fügt sich, dass China in der Frage der Sklaverei zweideutig agiert. Zwar hält sich das Regime zugute, seine armen Landbewohner infolge der von Mao Zedong geführten Revolution von feudaler Ausbeutung befreit zu haben, seine vorgeblich befreiten Bürger jedoch unterstellt es einem historisch beispiellosen System repressiver Überwachung, das alle Einzelnen in von außen gesehen halbsklavische Rollen verweist. Gleichwohl scheinen große Mehrheiten, man spricht von 80% Zustimmung zu dem Bürgerpunktesystem, mit dem Verfahren ihrer Domestikation zufrieden zu sein. Die meisten Chinesen in den Zonen relativen Wohlstands haben sich binnen weniger Jahrzehnte zu einem unpolitischen Konsumindividualismus mit traditionellen kollektivistischen Obertönen bekehrt. Das System lässt nicht wenige Mitbürger, namentlich ethnisch-religiöse Minderheiten, wie die seit dem 14. Jahrhundert islamischen Uiguren, Nachkommen eines zeitweilig mächtigen Steppenfürstentums, auch andere größere Gruppen, darunter in Haft genommene Praktizierende der Falun Gong, unter quasi sklavenhalterischen Zwängen vegetieren. Es überdeckt sie mit lackglänzenden Sprachwendungen, die nur von Erziehung und Harmonisierung wissen wollen. Ein nahezu lückenloses, die Generationen übergreifendes System permanenter Gehirnwäsche generiert bei der Mehrzahl der Subjekte forcierte Sinisierung, eine Art von Einverständnis, zu dessen Deutung und Prognose man in die Archive einer schwarzen Sozialpsychologie zurückgehen müsste. Zu bedenken bleibt, dass die chinesische Sprache, den Erläuterungen von Experten zufolge, sich seit Jahrtausenden zur grammatischen Matrix eines dienenden und auf ein Dasein im Kollektiv ausgerichteten Modus essendi entwickelt hat, in habitueller Pietätspflicht gegenüber den Eltern und dem kaiserlichen Herrn. Dies evoziert von ferne, nicht zuletzt durch seine quasi feudalen Aspekte, den Vergleich mit dem auch bei okzidentalen Menschen seit den Imperien des Altertums endemischen Habitus der Servitude volontaire. In einem Regime des energetischen Pazifismus müsste der Hauptfehler des bisherigen Zivilisationsprozesses aufgedeckt und nach Möglichkeit rückgängig gemacht werden. Es war ein fataler, obschon sehr naheliegender Lapsus, dass das Weltvölkerrecht den Nationalstaaten als den zeitgenössischen Agenturen der menschlichen Glücks- und Unglücksverwaltung mehr oder weniger reflexhaft und ohne angemessenes Prüfungsverfahren das Eigentum an den in ihren Territorien liegenden sogenannten Bodenschätzen zuzusprechen bereit war. Allzu selbstverständlich schien es fürs Erste, die Landnamen, aus denen Staatsgebiete wurden, auch als legitime Schatznamen gelten zu lassen. Man übereignete die Güter in der Tiefe den zufällig darüber sitzenden Territorialherren, gleich ob sie in den USA, in Saudi-Arabien, im Iran, in Russland oder sonst irgendwo gefunden oder neu erschlossen werden, statt sie, in ferner Analogie zu den von der UNESCO definierten Gegenständen des Weltkulturerbes der Menschheit, von vornherein zum allgemeinsamen Weltbodenschatzerbe zu deklarieren. Die proximalen Besitzer derselben wären dann jeweils nur als Treuhänder eines Menschheitsschatzes aufzufassen. Sie dürften aus ihren Anteilen daran nicht mehr Vorteile ziehen, als ihnen durch die Anstrengungen der Erschließungs-, Wartungs- und Erhaltungsarbeit rechtmäßig zufielen. Hingegen hat die faktische Entwicklung gezeigt, dass sich die Besitzer ihrer proximalen Vorzugsposition wegen allenthalben wie vollberechtigte Eigentümer verhalten haben, mit dem Ergebnis, dass die Weltwirtschaft im Ganzen aufgrund der bisher unantastbaren Plünderungsprivilegien zufälliger, vom plötzlichen Reichtum berauschter und korrumpierter Besitzer beschleunigt auf eine finale Verarmung aller zusteuert. Dies geschieht an erster Stelle noch immer durch die fortgehende organisierte Brandstiftung der Industriegesellschaften und ihrer Nachahmerstaaten in den unterirdischen Wäldern. Ohne Zweifel wird man die aktuellen Praktiken eines Tages bei nahender Erschöpfung der Vorkommen als Extraktionsverbrechen verurteilen, so wie man heute viele Aspekte des Kolonialismus verurteilt und die Schädlichkeit atmosphärenwirksamer Emissionen aus vergangenen pyrotechnischen Exzessen beklagt. Die Malignität des bestehenden Systems manifestiert sich besonders grell an einem rein fossilparasitischen System wie Russland, das außer seinen flüssigen und gasförmigen Bodenschätzen nur einen einzigartigen Exportüberschuss an Lügen und gewollter Demoralisierung vorzuweisen hat. Immerhin, der seit einer Welle in ökologisch sensibilisierten Milieus kursierende Gedanke, die sogenannten Bodenschätze bis auf Weiteres in ihren Lagerstätten ruhen zu lassen, damit auch kommende Generationen an den noch nicht irreversibel vernichteten Reichtümern teilhätten, beinhaltet ein Element dessen, was durch die versäumte Übereignung des Weltbodenschatzerbes an die Gemeinschaft der Völker hätte zum Ausdruck gebracht werden sollen. Was man die Vereinten Nationen nennt, wäre eine weniger farsenhafte Organisation, wenn sie rechtzeitig die Macht gefordert und erlangt hätte, aus dem Gebot der Bewahrung des Weltbodenschatzerbes geltendes Recht zu schaffen. Stattdessen bedeutet Weltpolitik heute in ihrer Summe ein von Absurdität durchtränktes, multifaktorielles Geschehen, bei dem sich Haupt- und Nebenmächte gegenseitig zu Zuschauern zukunftsarmer Aufführungen machen. Ein abschließender Gedanke soll sich den Optionen zuwenden, die unter der Annahme offen bleiben, dass es nicht die prometheische Reue und ihr ökologischer Pragmatismus sein werden, was den Gang der Entwicklung bis auf Weiteres lenkt. Eher zeichnet sich eine Art von neoprometheischem, um nicht zu sagen hyperprometheischem Aufbegehren ab. In welche Richtung solche Reaktionen verlaufen, lässt sich an den seit einem halben Jahrhundert unternommenen Versuchen zur Domestikation der Kernkraft aufzeigen. Mit der Manipulation der Nuklearenergie in gedämpften Kernspaltungsreaktionen hat der reuelose Prometheismus des 20. Jahrhunderts den Plan verfolgt, ein Feuer jenseits gewöhnlicher Pyrotechnik zu entzünden, abseits der menschlich erfahrbaren Manifestationen von Feuer und Flamme. Auf der gleichen Linie profilieren sich die noch anspruchsvolleren Programme, die Kernfusion den Energieforderungen der Machtstaaten verfügbar zu machen. Dass damit weitere Entdemokratisierungen der Großtechnik in den Horizont geraten dürfte, auf der Hand liegen. Sie wären durch deren Abhängigkeit von einem kontrollmächtigen Staat bedingt, der sich als Agentur aller Agenturen den großenergetischen Unternehmen aufzwänge. Das Gleiche gilt für Projekte zur massenhaften Verpressung von CO2 in unterirdische Hohlräume. In eine superprometheische Richtung deuten auch Überlegungen zu der Frage, wie sich die enormen Energien des heißflüssigen Erdinneren mittels starker Geothermietechniken in menschlich nutzbare Ressourcen umwandeln ließen. Statt Vulkane unkontrolliert ausbrechen zu lassen, scheint es naheliegend, sie an Tiefenkraftwerke anzuschließen. Dem käme eine mentalitätsgeschichtlich und religionsdynamisch relevante Tendenz in den modernen Zivilisationen entgegen. Nachdem man von den Göttern in der Höhe mehr oder weniger enttäuscht ist, legt sich der Pakt mit den unterirdischen Titanen nahe. Der virgilische Satz »Acheronta movebo«, die Unterwelt werde ich in Bewegung setzen, wie es in der Aeneis steht, lässt sich auch als Motto zum Textbuch eines vulkanotechnischen Tagtraums lesen. Außer Zweifel steht, das angebrochene Jahrhundert wird die Konfrontation von postprometheischen und neoprometheischen Strömungen sehen. Die zufälligen Besitzer verschwendungsfähiger Ressourcen werden mit den energetischen Habenichtsen vermutlich ebenso egomanisch, manipulativ, bestenfalls patronisierend verfahren, wie vormals die Grundherren der Feudalzeit mit ihren Sklaven und Leibeigenen. Bei der jüngsten Gipfelkonferenz der ölfördernden Staaten und der Ölmagnaten aus aller Herren Länder auf der Petroleummesse in Abu Dhabi, der ADIPEC, Anfang November 2022, es sollen sich nicht weniger als 150.000 Abgesandte eines paradoxen Fortschritts zusammengefunden haben, wurde die Leitlinie künftiger offensiver Ölpolitik unmissverständlich proklamiert, ohne in nennenswerter Weise Rücksicht zu nehmen auf die von Geoklimatologen ins Gespräch gebrachten Risiken hinsichtlich der Kippelemente, wie bei den Permafrostzonen, der nordatlantischen Zirkulation, dem Monsun, den tropischen Regenwäldern, dem grönländischen und den antarktischen Eisschilden etc. Solange eine ausreichende Nachfrage besteht und deren Aufkommen gilt als gesichert, bleibt man entschlossen, die Extraktion der kohlenstoffreichen Relikte aus den unterirdischen Wäldern von einem Höhepunkt zum nächsten voranzutreiben. Von jenem Ende des Überflusses, Fin de l'Abondance, über das man in einigen Ländern des Nordens seit Jahren diskutiert und dass der französische Präsident Emmanuel Macron am 24. August 2022 in einer aufsehenerregenden Rede zur Sprache brachte, will man in diesem Kollegium nichts gehört haben. Die Vorsprecher der pyromanischen Internationale machen keinen Hehl aus ihrer Absicht, den Sektor der flüssigen und gasförmigen Brennstoffe den wachsenden Anforderungen eines zuverlässig blinden und gierigen Weltmarkts anzupassen. Die Temperaturen steigen, der Kongress tanzt. Während die Delegierten und Großagenturen der kohlefördernden Nationen und Industrien mit eingeladen gewesen, hätte das Ereignis von Abu Dhabi die Generalstände der fossilenergetisch-pyromanischen Menschheit versammelt. Doch auch in Abwesenheit der Kohleelite demonstriert es, dass es nicht der Mensch als Gattungswesen überhaupt ist, der den Übergang ins sogenannte Anthropozän bewirkt hat. Es ist eine brandstifterische Elite von Ingenieuren und international operierenden Handelsgesellschaften, die vom Europa des späteren 18. Jahrhunderts, danach von den USA ausgehend, ein weltweites Netzwerk von nahezu schicksalhaften bis auf weiteres fast irreversiblen Energieabhängigkeiten geschaffen hat. Ein Schlüsselereignis hierbei war die geheime Begegnung des arabischen Fürsten Ibn Saud mit dem amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt an Bord der USS Quincy am 14. Februar 1945 auf dem großen Bittersee im Suezkanal, bei welchem eine Art von Teufelspakt für das energetisch-konsumistische Jahrhundert besiegelt wurde. Die Botschaft der jüngsten Konferenz in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate an die Mitwelt ist nicht zu überhören. Noch für ein gutes halbes Jahrhundert dürfte der Extraktionsmarkt exzessive Gewinne generieren, falls man bereit ist, Billionen in die Modernisierung der Förderungsanlagen zu investieren. Manche Blicke richten sich auch auf den schwarzen Kontinent, von dem es heißt, er sei fossilenergetisch unterausgebeutet. Neuere Bohrungen versprechen, es könnte aus Afrika, jenseits von Nigeria, eine weitere Tankstelle des globalen Nordens und seines chinesischen Rivalen gemacht werden. Die angekündigten Investitionen, so wird behauptet, seien plausibel, solange sowohl die technisch avancierten Nationen als auch die aufholenden Volkswirtschaften darauf beharren, ihren erreichten Lebensstandard und ihre Verbesserungsversprechen an die ökonomisch schwächeren Teile ihrer Bevölkerungen zu verteidigen, indem sie, solange sie nicht zu anderen Praktiken gezwungen werden, auf den ausgetretenen Pfaden der pyrotechnisch-erdausbeuterischen Energiegewinnung weitergehen. Das gute Gewissen beschaffen sich einige von den unentmutigten Fossilenergieerzeugern, indem sie vorausblickend Reservesysteme aus Nachfolgetechniken aufbauen, an erster Stelle solare und wasserstofftechnische Verfahren, als wollten sie ausdrücklich bezeugen, wie gut sie den Ernst der Lage verstanden haben. Mit sarkastischem Realismus setzen sie darauf, dass die bisherigen Großverbraucher so lange wie irgend möglich an den eingespielten Zuständen festhalten werden. Ambitionsmechanismus hin oder her. Während die wenigen Avantgarde-Nationen, die es mit der ökologischen Transformation ernst meinen, sich Sorgen machen müssen, aus einem Wettlauf in die ökonomische Niederlage als Sieger hervorzugehen. Leicht könnte der Fall eintreten, in dem der noch unerprobte Satz gelten wird: Den Ersten beißen die Hunde. Hat man in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts von einem Zeitalter des Misstrauens gesprochen, nimmt die Gegenwart immer stärker die Züge eines Zeitalters der Leugnung an. Wo die über mehrere Jahrzehnte gut organisierte Leugnung nicht mehr ausreicht, treten die Spaltung des Bewusstseins und der Zynismus an ihre Stelle. Der Konflikt zwischen den Sparern und den Verausgabern bzw. den Askesebereiten und den Verfechtern eines Menschenrechts auf Leichtsinn, die sich schon jetzt im Inneren der postindustriellen Gesellschaften zu Parteien mit noch konfusen Fronten formieren, wird Politikern, Technikern, Therapeuten und Ethikern für ein Jahrhundert und mehr Arbeit geben. Er bildet ohne Zweifel die Matrix vorbildloser, transnationaler, demagogischer Karrieren. Bruno Latour, er lebte von 1947 bis 2022, Bruno Latour hat diesem Konflikt in einem neuartigen Szenario Kontur verliehen. Seit mehr als einem Jahrzehnt skizzierte er in einer Serie aktueller Lagebesprechungen von Krisenjahr zu Krisenjahr einen emergierenden Krieg außerhalb aller bisherigen Kriegs- und Klassenkampfgeschichte. In ihm stehen die Menschen, die sich allmählich als Kinder Gaias zu verstehen lernen, unmythologisch gesprochen als sorgenpflichtige Bewohner der Critical Zone, das heißt des dünnen Vitalgürtels der Erde, der die Biosphäre, Atmosphäre und Noosphäre umfasst. In ihm stehen die Menschen, die sich allmählich als Kinder Gaias zu verstehen lernen, den Agenten einer malignen Globalisierung gegenüber, die bei der Ausbeutung der Erde ihre geoklimatischen Optionen nicht aus den Augen lassen, etwa den Umzug nach Neuseeland oder in andere Gegenden mit Insel- und Randlagen Klimaprivilegien, notfalls in eine klimatisierte Welt unter Glas, wie sie schon heute für die Happy Few in den arabischen Sommern zu erleben ist, oder gar ins All, als wären sie seit jeher extraterrestrische gewesen, die nach vollzogener Plünderung des Planeten weiterziehen. Solche Extraterrestrischen sind, wie Latour erklärt, bis auf Weiteres auch wir selbst, solange wir die von den modernen Wissenschaften angefertigten Brillen tragen, die uns die Erde wie von außen zeigen, als gehörten wir nicht wirklich zu ihren eigensinnigen Auswüchsen, fluchtbegabt, wendig, listig und herrschaftsfähig. Wenn Latour für die erwachenden Geschöpfe Gaias einen Ausdruck wie ökologische Klasse einführt, sind marxistische Resonanzen im Spiel, mit der Nuance, dass das transformative Klassenbewusstsein für diesmal aus dem Verständnis unserer Stellung im Destruktionsprozess folgen soll. Latour macht es sich nicht so leicht wie der schwedische Klimaaktivist Andreas Malm, der in der Tonlage eines grünen Leninismus geradewegs die Zerschlagung der weltweit agierenden Ölkonzerne durch die Staaten fordert und hierzu die Strategie der vorerst noch friedlichen Sabotage empfiehlt, um die Regierungen der Industrieländer und das Ölkapital unter Druck zu setzen. Das ferne Ziel der neuen Militanz kann kein anderes sein als die Durchsetzung einer leider unvermeidlichen Klimarettungsdiktatur. Unvermeidlich, weil die Halbherzigkeit der bisher mehr angekündigten als verwirklichten Maßnahmen nur noch durch radikale Interventionen, besser durch intervenierende Radikalität, korrigiert werden könne. Der Beweis für die antifatalistische Handlungsmacht menschlicher Aktionsgruppen, die aufs Ganze gehen, will stufenweise geführt werden. Was mit Klebeblockaden und mit Beschmutzungsattentaten auf weltbekannte Kunstwerke beginnt, wird sich eher früher als später radikalisieren. Anschläge auf Pipelines stehen schon virtuell im Programm. Bleiben solche Beweise für die Wirksamkeit des Wir-können-selber-was-tun-Axioms unzureichend? Würden Schüsse als Argumente ad hominem gegen das Spitzenpersonal der Fossilelite folgen müssen? Auch eine konservierende Revolution ist kein Picknick. Hätten Aktionen und Mobilisationen dieser Art für genügend Unruhe unter den Führern ins Desaster gesorgt, müsste nur noch der opportune Tag kommen, an dem ein grüner Lenin, unterstützt von einer grünen Tscheka, nicht mehr anders könnte, als in einer westlichen Nation, bevorzugt in den USA, aber warum nicht auch in der ökolabilen Bundesrepublik Deutschland, die Macht an sich zu reißen. Man würde es wohl mit einem grünen Analogon zur Idee des Sozialismus in einem Land zu tun bekommen, die Bukharin einst Stalin nach Lenins Tod eingeflüstert hatte. Eine neue Generation von Souffleuren arbeitet weltweit verstreut an der Aktualisierung der großen Gelegenheit. Für die angemessene Deutung des Konzepts einer ökologischen Klasse bleibt Folgendes von Bedeutung. Latour setzt anders als der Lenin-Bewunderer Malm auf einen gewaltfreien Weg, den einer weitesträumigen, kollektiven Bewusstmachung unter dem Eindruck von Zeitnot und Handlungsgebot. Obwohl er sich nicht zu der Frage äußerte, ob die recht verstandenen Interessen der ökologischen Klasse mehr durch Berufsökorevolutionäre in der Nachfolge Lenins oder durch vielfältige Agenturen einer informierten Ungeduld vertreten sein werden, muss man doch annehmen, er habe den ökologischen Motiven als solchen die Fähigkeit zugetraut, so etwas wie eine grüne Sozialdemokratie in erdweiten Varianten zu evozieren. Die würde eine beispiellose Regenbogenpartei bilden, zusammengesetzt aus Personen, Vereinigungen und Unternehmen, die sich über kulturelle, religiöse und geschlechtliche Differenzen hinweg als Kuratoren, Konservatoren, Forscher und Ökoingenieure, deutlich gesprochen als resolute Nichtzerstörer der Lebensgrundlagen der meisten Mitbewohner des Planeten verstehen. Wollte man Latours Botschaft in die Sprache veralteter sozialistischer Flügelkämpfe übersetzen, müsste man sagen, er sei der Kautsky, der den Genossen Lenin erneut ins Unrecht setzt. Wer ökologische Partei sagt, hat die Legitimierung künftiger Politik durch eine verstehende Mehrheit besorgter Bürger im Sinn, nicht die Machtergreifung einer kleinen aktivistischen Minderheit, die es für alle anderen besser weiß. Eine grüne Sowjetunion, wie sie möglicherweise auf der Linie des radikalsten Flügels von Klimaaktivismus läge, würde den Hauptproblemen unserer Tage nicht gerecht. Hingegen ist eine Politik an der Zeit, in der sich die verbliebenen freien Staaten, ob westlich oder nicht westlich, dazu aufraffen, die fossilenergetischen Industrien willensenergisch zu disziplinieren. Worauf Latours Impulse zielen, sind nicht weniger als global verzweigte ökologische Demokratien mit konservativen, sozialistischen und liberalen Elementen, alle örtlichen Besonderheiten inbegriffen. Um den nicht-utopischen Charakter dieser hyperutopisch klingenden Überlegungen zu erläutern, sind grundbegriffliche und grundsymbolische Besinnungen vonnöten. Die von Latour benutzten oder besser produktiv aufgenommenen Ausdrücke Gaia nach James Lovelock und Critical Zone nach Gail Ashley und Jérôme Gaillardet mögen fürs Erste ungewöhnlich, sogar mythologisch oder vage übergeografisch klingen. Ihre Bedeutung verdient Aufmerksamkeit bei allen, die die wachsenden Sorgen um das herkömmlich sogenannte Verhältnis von Mensch und Umwelt durch ein mitwachsendes Bewusstsein von der planetarischen, vormals irdischen Hausgemeinschaft allen Lebens teilen. Die beiden Ausdrücke, der mythologische wie der ökogeologische, treten in Konkurrenz zu dem anfangs biologisch oder metabiologisch konzipierten, dann sozioökonomisch und politisch gewendeten Begriff Umwelt. Ja, sie decken auf diskrete, unpolemische Weise das ideologische Design des Umweltgedankens auf, wonach jedes Um aus der Sicht industriegesellschaftlicher Selbstverwirklichungsprojekte als eine Ressource oder als Hinweis auf eine solche aufzufassen sei. Mithin, was in die Umwelt des Menschen fällt, gilt fürs Erste als ein Inbegriff von Verwertbarkeiten und von Aspekten derselben. Umweltschonung wird auf dieser Linie vor allem als Ressourcenschonung vorgestellt. Dem Konzept Umwelt in seinem nivellierten Gebrauch ist der Vorwurf zu machen, es missbrauche den darin enthaltenen Ausdruck Welt, um die Hinordnung aller Dinge auf die befehlende, produzierende und konsumierende industriesystemische Mitte zu bekräftigen. Das Um von Umwelt bezeichnet einen Ring aus Umständen, von denen das Dasein sich umgeben glaubt und von Ressourcen, die in den Radius von anthropozentrischen und industriellen Verwertungspraktiken fallen. Dann wäre das Weltganze ein Lieferservice im Dienst der Firma »Macht euch die Erde untertan«. Wer von Umwelt spricht, muss sich fragen lassen, ob damit ein schonend anerkennendes Verhältnis der Einwohner zu ihrem Mitlebensraum gemeint ist oder ob Umwelt nur eine Chiffre für die Einsaugung von allem Gegebenen ringsum in das schwarze Loch des Zentralprozesses darstellt. Ein philosophisch besonnener Begriff der Welt hätte diese als Inbegriff der Offenheit aufzufassen, einer Verbindlichkeit fordernden Offenheit, sprich eines Immersionsraumes, indem wir, ekstatisch eintauchend, in eine Lage geraten, aus der die Gegenstände der Sorge und der Empörung auf uns zutreten, ebenso wie die Anblicke des Schönen oder Erhabenen, die Blitzschläge des Erkennens und die gemeinsamen Fabrikationen des Wahren sowie die Forderungen der Gerechtigkeit. Wer Gaia sagt oder den Ausdruck Critical Zone verwendet, verzichtet auf die Illusion der ontologischen Distanz. Damit wird ohne weitere Ausrede klar, Das seit 1927 philosophisch so bezeichnete »in der Welt sein« ist entweder eine hohle Formel oder es bedeutet »auf Gaia sein« und »Dasein in der sensiblen Zone«. Es ist begreiflich, warum Überlegungen wie diese entweder ins Endlose weitergeführt werden oder abrupt enden. Das abrupte Ende zwingt sich auf. Nutzen wir es, um definitorisch zu erklären, jede Form von nicht unverantwortlicher Gestaltung künftiger Energie- und Weltpolitik kann ihrem Grundzuge nach nichts anderes mehr sein wollen als die Anwendung eines nachprometäischen Aufrufs zur Teilnahme möglichst vieler, ob sie sich einer ökologischen Klasse zurechnen oder nicht, zur Teilnahme möglichst vieler an einer von Einsicht bestellten freiwilligen Feuerwehr. Firefighters aller Länder, dämmt die Brände ein. Dank. Hiermit möchte ich mich bei den Veranstaltern des 5. Salon Public sehr herzlich bedanken, die mich eingeladen hatten, bei diesem Public Science Festival unter dem Patronat des Schweizerischen Bundesamtes für Energie und von Energie Schweiz am 6. und 7. Oktober 2022 die Eröffnungsrede zu halten. Mein besonderer Dank gilt Michel Pernet, dem Kreativdirektor der Agentur Blofeld, der das Konzept des Events zu Luzern entwarf, sowie Roger Deweck, der im anschließenden Podiumsgespräch mit mir die darin entwickelten Thesen diskutierte. Das vorliegende Dokument entspricht in seiner ersten Hälfte weitgehend dem Wortlaut des Vortrags. In der zweiten Hälfte weist es zahlreiche Erweiterungen auf, insbesondere was die Konfrontation der Ideen von Andreas Malm und Bruno Latour betrifft. Sie hörten »Die Reue des Prometheus« von der Gabe des Feuers zur globalen Brandstiftung von Peter Sloterdijk. Gesprochen von Axel Vostri. Copyright der deutschen Buchausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin 2023. Copyright der Audiofassung 2023 CC Live München. Informationen zu diesem und weiteren Hörbüchern finden Sie im Internet auf der Verlagswebsite www.cclive.de.